Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Weihnachtsspecial des DMG89 Talks. Mein Name ist René und mit dabei sind der Vrampi. Moin. Und der Daniel alias Danko. Hallo. Seid gegrüßt, ihr beiden. Ja, leider kann der Alexander heute nicht dabei sein, aber er wünscht uns alles Gute für diesen Podcast und hat auch im Grunde bestimmt, dass wir ihn ohne ihn aufnehmen. Also beste Grüße an Alexander, wobei der Podcast wieder erst in einigen Wochen rauskommt. Insofern hoffen wir, dass bis dahin wieder alles in Ordnung ist. So, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Gast. Ja, Daniel, erzähl mal so ein bisschen von dir. Der ein oder andere wird dich unter deinem Usernamen Danko aus dem Gameboyland.de Forum oder auch aus diversen anderen Videospielforen kennen. Wie bist du zum Gameboy gekommen und was sammelst du konkret? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, das war um Weihnachten herum, mir oder meine Eltern, mein Bruder und mir den Gameboy geschenkt haben. Also jeder einen, natürlich, sonst wäre das wahrscheinlich schwierig geworden. Und ich konnte da auch schon mir ein Spiel aussuchen und für meinen Bruder auch mit. Also der war leider nicht dabei zu dem Zeitpunkt, aber dann habe ich, weiß ich noch ganz genau, mein erstes Spiel, das war Batman, Videogame. Ich glaube, das war 1990, ich glaube, das war noch so mit die ersten Titel, die rauskamen. Denn ich kannte den Gameboy schon durch... durch andere Schüler, durch andere Freunde, habe damit schon spielen können. Und viele hatten natürlich selbstverständlich Tetris, was ja ein Bundle war, und Super Mario Land. Und Super Mario Land fand ich auch toll, aber ich habe mir gedacht so, nee, dann lieber irgendwas Neues, was anderes. Und da zu dem Zeitpunkt war ja auch der Batman-Film mit Michael Keaton und Jack Nicholson als Joker ganz angesagt. Den fand ich auch toll. Und von daher habe ich mir das ausgesucht. Habe es bis heute nicht bereut. Ist eines meiner Lieblingsspiele. Ah, okay. Genau, und für meinen Bruder, für den Falkenhaus, den kennt vielleicht auch der ein oder andere aus diversen Foren wie Circuit Board oder hier aus dem Game Boy Land, habe ich damals Super Mario Land ausgesucht, damit ich das dann auch noch spielen konnte. ganz uneigennützig. Ja, genau, das waren so die ersten Berührungspunkte. Und seit wann hast du, oder seit wann sammelst du, oder war das so eine durchgängige Geschichte seit der Kindheit an? Nicht durchgängig, also ich habe seit dem Zeitpunkt an sehr gerne Videospiele gespielt, sei es auch bei Freunden, zum Beispiel das NES, oder später kam das Super Nintendo hinzu, das habe ich mir dann auch noch gekauft, zu einem späteren Zeitpunkt, ich glaube 93 war das, da war das Super Nintendo ja auch schon auf dem Markt, und irgendwann kam, wie vielleicht bei einigen anderen, ja auch die PC-Zeit, und dann hat es so ein bisschen nachgelassen, und ich sag mal so, ab 2006, 2007 habe ich dann wieder angefangen zu sammeln, auch wieder mit dem Gameboy. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber irgendwie hatte ich einfach Bock drauf. Und da eBay zu dem Zeitpunkt ja auch schon groß war und jeder da auch schon DSL-Anschluss hatte, lief das ohne Probleme. Zu dem Zeitpunkt waren natürlich die Spiele jetzt auch nicht mehr so teuer wie heutzutage. Darüber kann man sich ja auch nochmal, kann man lange reden wahrscheinlich. Hätten wir wahrscheinlich nochmal 10 Podcasts drehen können. Aber das war ja alles ganz normal, ganz humane Preise, und dann habe ich angefangen, da zu sammeln. Und später ist mein Bruder auch noch mit aufgestiegen. Der hat dann eher mit dem NES angefangen, Super Nintendo, und irgendwann wurde es immer mehr bei uns beiden. So dass ich dann jetzt mittlerweile schon eine etwas größere Sammlung habe. Und nicht nur auf Gameboy oder Nintendo fixiert bin, sondern auch andere exotischere Konsolen zum Beispiel auch sammle. Wie die PC Engine beispielsweise. Eine meiner Lieblingskonsolen. Da kam einiges noch dazu auf jeden Fall. Genau. Ja. Das ist doch schon eine ganze Menge. Sammelst du denn eher OVP oder eher lose Module? Also wie ich. Ja, genau. beides. Also sehr gerne natürlich OVP. Aber klar, wenn ich dann die losen Module erstmal schon mal habe, warum nicht? Also schmeiße ich ja nicht weg oder so. Nee, klar, aber... Also klar, es gibt natürlich viele, die dann sagen so, ach, was soll ich mit dem OVP, interessiert mich jetzt nicht, Hauptsache ich habe das Modul, ich will ja nur spielen. Aber ich finde das schon ganz, ganz nett, wenn ich das dann in meinen Gameboy-Schuhbahn drin habe und dann noch diesen, ich sag mal, manchmal kriegt man ja so Lust auf irgendwas und spielt das ja an. Manchmal gehe ich aber auch einfach, schaue mir die Spiele an, ja, die OVPs, hinten die Beschreibungen, die Grafiken und habe dann auf einmal Lust, das zu spielen. Ja. Vielleicht geht es ja einigen Leuten wie euch jetzt auch so. Und genau, also ich sammle schon gerne in OVP, aber wenn ich, sag mal, das lose Modul bekomme, dann sammle ich das natürlich auch und warte erstmal ab, bis ich irgendwann mal auch mal die OVP und Anleitung bekomme. Ja. Sammelst du denn nur Game Boy Classic oder auch Color und Advance? Genau, also beides. Color auf jeden Fall auch, wobei das war schon die Zeit, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz verfolgt, als der Color rauskam. Mhm. Ich weiß noch, ich habe damals Club Nintendo Zeitschrift gelesen, wie viele von uns. Wie ihr auch, glaube ich, ne? Und da wurde der Color irgendwann mal angepriesen und ich weiß noch, wie ich da sehnsüchtig drauf gewartet habe. Hab auch einen Brief an Nintendo, Club Nintendo geschrieben, die haben mir auch zurückgeschrieben. Den habe ich bis heute sogar noch. Habe ich mir behalten. Ach, was stand da drin? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall nachgefragt, wann der denn endlich rauskommt in Farbe und hab dann noch irgendwie wegen, ich glaube, das war wegen Mystical Ninja, kennt ihr vielleicht, ne? Dieses das Game nachgefragt, wann irgendeine Special-Frage dazu, ich weiß es nicht mehr genau, wenn mich das interessiert hat. Und dann haben die mir halt irgendwann mal zurückgeschrieben. Fand ich sehr nett. Und ist eine kleine Erinnerung, ja. Genau. Aber was das angeht, wie gesagt, Game Boy Color auch, Game Boy Advance auch, aber die Zeit habe ich da nicht mehr so richtig mitgenommen. Wobei irgendwann mal Advance, als der SP rauskam, da wurden die wieder interessant. Richtig, richtig, weil dann habe ich mir den gekauft, mit im Bundle beim Saturn war das hier bei uns. Das war nämlich im Bundle mit Metroid Fusion und das habe ich dann ohne Ende gezockt bis zum geht nicht mehr im Urlaub. Ich glaube, da wurde das Interesse geweckt, auch an den alten Gameboy-Spielen. Ja, ich glaube, da fing das so langsam an. Also das hat echt Spaß gemacht, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Auf welchem Gerät spielst du am liebsten? Auf dem klassischen Pocket oder Gemoddet oder Game Boy Advance, Advance SP? Oder genau, Super Nintendo. Oder GameCube. Genau. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Also am liebsten spiele ich eigentlich immer Portable, also unterwegs und nicht auf dem Fernseher. Ja. Und das meistens mit dem Advance SP, wobei der jetzt natürlich nicht so perfekt in der Hand liegt. Und aber der hat halt die Hintergrundbeleuchtung und natürlich Farbe. Ich meine, jetzt beim letzten, wir hatten ja natürlich unser Treffen auch, da war das natürlich toll, wieder mit dem Classic zu spielen. Und der Alexander, der hatte ja auch so einen Backlight-Mod, den fand ich auch super und das will ich mir dann auch mal in Zukunft machen lassen, um dieses Feeling auch wieder reinzubekommen. Ansonsten gibt es ja, glaube ich, auch mittlerweile gute GBA-Mods, also von dem ersten GBA Backlight-Mods. Ja. Vielleicht jetzt auch in Zukunft, dass einer für mich basteln kann. Ich bin da nicht so der Techniker. Ja, aber nee, muss ja nicht. Das sieht schon schick aus, ja, ja. Ja, gibt ja mittlerweile auch diverse Anbieter, die das auch einbauen. Genau, ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ich spiele meistens auch auf dem Advance SP, wenn es da dunkel ist, oder sonst eigentlich auf dem Pocket bei normaler Raumbeleuchtung. Aber wenn man draußen in der Sonne, dann natürlich auf dem Classic Game Boy, wenn man genug Licht hat und gegen die Sonne sitzt, so muss man es, glaube ich, sagen. Also, dann ist es doch eigentlich in Ordnung, finde ich, auf dem Classic zu spielen. Also dann geht das, wenn man richtig schön Tageslicht hat, so richtig gutes Tageslicht, dann geht das auch ohne Backlight-Mod. Aber Das ist einfach Geschmackssache. Ich habe zum Beispiel vorhin jetzt für unseren Podcast, also beziehungsweise wir sind ja jetzt schon beim Podcast, gleich, wenn wir das Spiel von heute besprechen, da habe ich kurz mal den Color tatsächlich mal wieder angehabt. Da fand ich ihn jetzt auch nicht mehr so schlecht, der ist halt wirklich von der Beleuchtung her am schlechtesten. Selbst mit guter Beleuchtung im Tageslicht ist da noch dunkel, finde ich. Also das, nee, Nee, dann lieber ein Pocket, da hat man wenigstens klare... Game Boy Light. Ja, oder natürlich ein Game Boy Light, klar. Das ist natürlich so das Beste, was einem passieren kann. Aber haben wir jetzt nicht. Alles Spekulation und natürlich wie immer Geschmackssache. Ich glaube, du, Rampi, du spielst, glaube ich, gerne auf dem Super Nintendo, oder? Super Nintendo und auf dem Game Boy Light. Ach, Game Boy Light, du meinst den japanischen, ne? Ja. Ja, okay, super. Ja, den habe ich so noch nie live gesehen, sagen wir es mal so. Also ist der wirklich so gut dann auch? Also der hat ja den schärfsten Display von allen Game Boys angeblich. Ah, okay. Von den Classic, muss man ja sagen, weil ein Advance hat ja eine höhere Auflösung wie ein Game Boy Light. Ja. Also im Grunde besser als der Pocket, sagen wir es mal so. Und der Classic. Ja, gut, das ist klar. Ja. Ansonsten haben wir auch gerne mal, als wir uns in der Brause auch getroffen haben hier in Düsseldorf zum Zocken, auch mit dieser Lupe gespielt. War, glaube ich, diese GB Playlight, kann das sein? Gibt so viel. Ja, wisst ihr, was ich meine? Diese kleine, also nicht diesen fetten Aufsatz mit dieser Klappe, mit dieser Halterung. Nee, nicht. Nee, genau, sondern diesen. Ja. Genau, das nennt sich Play, das, was du hattest, ist das Playlight. Ja. Das liegt recht flach auf dem Bildschirm auf. Das wird zwar auch aufgesteckt, aber ist eigentlich sehr, ich sag's mal so noch, sieht eigentlich ganz cool noch aus. Also das ist eben nicht wie so ein Newbie-Light, was oben noch, weiß ich nicht, da müssen 4 Batterien noch rein in extra Behälter, ne, und sowas alles. Das hatte ich immer. Das ist natürlich eine ganz andere Kiste gewesen. Da kommen, glaube ich, nur 2 Doppel-A-Batterien rein, ne, bei dem Playlight. Ja, das stimmt. Ja. Das ist recht flach. Also das ist auch eines der besseren, weil das auch nicht so spiegelt. Das stimmt. Das ist ganz nett. Also wer da mal so ein Frontlight haben möchte, statt einem Backlight wie heutzutage, der sollte sich das Playlight holen. Ist erstens flach und hat vorne auch die 2 lila Streifen, die man... Genau, den meine ich. Genau, die man vom Gameboy her kennt. Also das erkennt man recht flott. Aber das ist, glaube ich, kein offizielles Produkt von Nintendo, oder? Nee, das ist nicht von Nintendo. Nee. Das, ich weiß nicht, Playlight. Nee, ich glaube, es ist auch nicht. Obwohl, vielleicht lizenziert könnte theoretisch sein, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also. Das ist einfach ein nettes Licht, also kann man nicht großartig drüber meckern. Das ist vor allem handlich, ne? Das ist ganz gut. Hast du denn irgendwelche Hassspiele auf dem Game Boy? Also oder sagen wir mal so, es kann ja meistens sind's ja keine Hassspiele, sondern Spiele, die man einfach nicht spielt. Da kann sich ja kaum Hass aufbauen, weil man sie eben nicht spielt. Also hast du irgendwelche Spiele oder ein Spiel, was du so gar nicht spielen magst, obwohl du es öfter mal siehst, oder ein Spiel, was du vielleicht oft sozusagen versucht bist zu kaufen, aber irgendwie dann doch nie mitnimmst? Gibt's sowas? Ja, doch, da gibt's einige. Natürlich hat der Game Boy sehr viele super Spiele hervorgebracht, aber klar, ne, wie bei anderen Konsolen ist es auch so, oder Handhelds, dass man da wirklich auch einige Gurken dabei hat oder für sich selbst persönlich irgendwelche findet. Also neben Lieblingsspielen, ich habe ja auch sehr viele Lieblingsspiele, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein Lieblingsspiel, könnte ich das jetzt auch nicht ganz beantworten, weil das ist wahrscheinlich wie bei jedem auch so, ne? Also das wäre jetzt bei mir zum Beispiel Mystic Quest oder Zelda oder sehr viele Shoot'em-ups. Weil ich auch ein großer Shoot'em-up-Fan bin. Gibt es ja sowas wie neben dem klassischen Solar Striker, Nemesis, Parodius, das sind so meine Lieblingsgames auch. Hassspiele oder Spiele, ja, es gibt zum Beispiel, das hatte ich damals auch eingetauscht in so einem An- und Verkaufladen, was ich dann ziemlich schnell bereut habe. Aber damals gab es zum Beispiel einen großen Hype um Mortal Kombat. Ja, und dann habe ich mir gedacht, cool, ne, auf dem Super Nintendo, die Bilder sehen so verdammt geil aus und ja, macht bestimmt Spaß. Und wie das ja so oft war, damals wurden die, selbst die Ports, jetzt auf dem Gameboy, wurde ja hinten beschrieben, oh ja, super Spiel und ne, Spitze und prima und alles. Habe es natürlich damals auch nicht irgendwie anspielen können, sondern war in diesem An- und Verkaufladen. Habe dann zwei Spiele verkaufen müssen, sozusagen, für sehr wenig Geld. Ich glaube, das war damals irgendwie Fortress of Fear und weiß ich gar nicht mehr, irgendwie Spider-Man oder so. Und habe dafür dann dieses Mortal Kombat bekommen. Und das habe ich so bereut. Bis heute. Also ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mal gespielt oder gesehen, oder? Natürlich. Also das ist ja unspielbar. Die Musik ist sehr grauenhaft, finde ich. Es ist halt immer die gleiche Musik vor allem. Man hört ja gar keine Soundeffekte bei Tritten oder Schlägen. Es spielt sich unfassbar träge, langsam. Also das ist ja, ne, weiß ich nicht, ist vielleicht für Rentner angenehm, aber so für uns... Nee, also das ist ein Spiel, das kann ich überhaupt nicht mehr zocken. Man muss aber sagen, der Mortal Kombat Teil 2, der ist dafür wieder sehr angenehm. Der ist wirklich super. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie von gleichen Entwickler ist. Wenn, dann haben sie sehr gut dazugelernt. Aber ich muss sagen, der erste Teil, der geht überhaupt nicht. Also das ist eins der Spiele. Ja. Nee. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber... Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr träge. Also, wenn man denkt, Street Fighter auf dem Game Boy ist träge, dann ist das noch mal eine Ecke härter, finde ich. Also, dann, das stimmt. Und man hat zu wenig Tasten. Ja, das sowieso. Das ist immer. Also, gibt es einfach sehr, sehr viele negative Punkte. Ich weiß jetzt, ich finde auch nichts Positives dabei, muss ich ehrlich sagen. Ja, nee, muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Manchmal gibt es auch Spiele, wo man einfach nicht weiß, warum man sie nicht spielen will oder so. Also das stimmt. Wie ist es bei dir oder bei euch? Habt ihr da, ich sag mal, so Hassspiele oder Spiele, wo ihr sagt, Finger weg, Fehlkauf oder? Für die Allgemeinheit oder persönliche? Ja, für dich persönlich jetzt beispielsweise. Ne? Donkey Kong. Donkey Kong, okay. Donkey Kong Land. Oder was meinst du? Oder meinst du den ersten Donkey Kong? Ja, ich mag allgemein Donkey Kong nicht. Ach so, wieso? Ich sag aber auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber ich mag's halt nicht. Also die Figur an sich oder die Spiele, weil die nicht gefallen? Beides. Ah, okay. No, das ist halt dann so ein persönliches. Aber ich sag ja auch nicht, dass ein Spiel ist ja ein gutes Spiel. Nur ich persönlich mag's halt nicht. Okay. Ja. Einfach so oder hast du da irgendwelche Gründe so? Einfach so, kann ich nicht erklären. Okay. Und bei dir, René? Ja, ich überlege gerade. Also so, seit wir hier den Podcast machen, predige ich ja auch immer, jedem Spiel mal eine Chance zu geben. Ne? Ja. Weil auch manchmal ist ein Spiel nur in den ersten, weiß ich nicht, paar Sekunden irgendwie gewöhnungsbedürftig und danach ist es ein tolles Spiel. Ne? Oder man muss erstmal reinfinden. Das stimmt. Also da könnte man übrigens auch mal noch ein Podcast-Thema draus machen. Das hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr GameSack kennt, über YouTube, das sind zwei Jungs aus den USA, die auch zu bestimmten Themen Spiele reviewen. Die haben auch als Thema gehabt, Spiele, die man damals nie gespielt hat, weil man sie nicht gemocht hat, und dass man sie jetzt wieder spielt. Und dann gibt's dann doch wieder, also dass sie dann wirklich wieder sagen, okay, gefällt mir doch heute mehr als damals noch. Warum auch immer, ne? Weil es vielleicht damals auch zu schwer war im Kindesalter was, ne? Genau. Wir hatten ja mal hier in Folge 3, da hatte ich zum Beispiel ja Hey Young Alien vorgestellt, was, okay, ist jetzt nicht super unbekannt, aber viele haben es dann ja doch noch nie gespielt, ne? Und oder denken sich so, ah ja, da weiß ich nicht, da passiert nicht viel. Aber es ist halt ein super Spiel, finde ich. Ne? Man kann es auch immer wieder spielen. Das stimmt. Und, da muss man aber echt reinfinden. Also wie gesagt, ich hatte da auch Schwierigkeiten ohne Anleitung überhaupt. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ne? Und wenn man dann kein Internet gerade hat, umso schlimmer. Aber man muss halt wirklich einem Spiel eine Chance geben. Aber ich zum Beispiel mag, obwohl das bestimmt auch ein tolles Spiel ist, Dr. Mario zum Beispiel nicht. Oh, okay. Das Also, weil dir Tetris mehr gefällt jetzt, oder? Ja, das sowieso, aber nee, ich kann es nicht erklären, oder Yoshi's Cookies, ne? Auch das finde ich, find ich super zum Beispiel. Also gerade im Multiplayer-Modus habe ich das letztens mit meinem Bruder im Urlaub gezockt, weil wir das auch einfach noch nie so richtig gespielt haben. Aber also vielleicht gibt es auch wirklich Spiele, die muss man einfach im Multiplayer-Modus spielen, damit die richtig Spaß machen, als im Single-Player-Modus. Und das, also gerade Yoshi's Cookie ist, also finde ich persönlich, oder finden wir beide, ist richtig cool. Ja, ja, ich werde dem nochmal eine Chance geben. Also ich habe es nur kurz drin gehabt. Ne? Im Moment, glaube ich, habe ich es auch nicht in der Sammlung. Letztes Jahr hatte ich es noch. Und es hat mich irgendwie nie, oder Mario's Picross. Okay, damit kann ich auch nichts anfangen, das muss ich auch ehrlich sagen. Ja, das ist so, ja, das muss man halt mögen, ne? Aber ja, ich bin da halt, ich habe jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen, nee, stimmt gar nicht, das war letztens auf der Retrobörse, da können wir jetzt eigentlich gerade mal drauf kommen, weil wir ja auch alle drei auf der letzten Börse waren. Da habe ich mir so ein paar Klassiker, die ich jetzt eine ganze Zeit lang gar nicht mehr hatte, nochmal geholt. Also zum Beispiel Quicks habe ich mir geholt. Und wie nennt man es jetzt? Quartz? Cards? Quart meinst du? Ja. Genau, ich weiß immer nie, wie ich es aussprechen soll. Aber die beiden habe ich mir zum Beispiel geholt und die spiele ich jetzt im Moment eigentlich immer dauernd zwischendurch. Ne? Einfach mal schnell rein und spielen. Richtig. Weil die einfach cool sind. Die habe ich aber jahrelang mir nie mitgenommen, obwohl die rumlagen auf dem Trödelmarkt, auf Börsen oder sonst wo irgendwo im Paket rumlagen, ich dann immer so, ach nee, brauchst du nicht, ist ein Standardding, kannst du dir irgendwann holen. Und jetzt habe ich es mir tatsächlich mal geholt und ich finde es einfach gut, ne? Also ich finde beide Spiele gut. So geht es mir aber auch genauso. Also ich hatte zum Beispiel auch mal in einem Bundle, was ich mir gekauft habe, war zum Beispiel Palamedes mit drin. Ja. Ja, ja. Und dann, das kenne ich noch von früher, mal angespielt, nie richtig verstanden das Spiel, wie wahrscheinlich viele von uns. Und direkt weggelegt, weil das auch echt schwer ist, vor allem auch im Singleplayer-Modus. Auch wenn man vor allem gegen den Gegner kämpft. Aber man muss es halt verstehen, das ist es halt. Ne? Und ich habe es halt irgendwann mal, da gab es glaube ich auch einen Thread im Gameboyland-Forum, den ich gefunden habe. Und da hat es auch jemand erklärt, ganz gut. Ich weiß nicht mehr, wer das genau war von uns. Und seitdem habe ich es halt wieder angespielt und öfter mal wieder gespielt, immer wieder reingelegt. Und das ist jetzt immer so ein Casual-Titel für mich, mal zwischendurch, so wie Quicks zum Beispiel auch, ne? Es ist genau das Gleiche bei mir, konnte ich früher nichts mit anfangen und macht Laune, ja? Also sowas gibt es dann auch öfter mal. Ja, bei Palamedes ist es auch so, ohne Anleitung kannst du es vergessen. Ja. Weil du nämlich dann nicht weißt, dass du, ich glaube, die Select-Taste musst du auch drücken. Richtig, ne? Man muss diese Linien klären. Genau, und wenn du das eben nicht weißt, oder du musst halt auch einfach wissen, in welcher Reihenfolge du die Würfel da anordnen musst und wann du eben clearen musst. Ne? Und das ist eben, wenn du das nicht weißt, dann funktioniert das Spiel. Kann man das zwar mal spielen, wenn man zufällig irgendwie drückt, dann sieht man auch, okay, da passiert was, aber du weißt nicht, warum es passiert. Und das ist eben schwierig. Das stimmt. Oh, wenn man das, also da braucht man echt die Anleitung zu. Aber wenn, dann ist es ein ganz gutes Spiel. Stimmt, das habe ich hier auch auf so einem Multimodul mal gehabt. Ja, stimmt. Das habe ich auch eine Zeit lang. Also daher kenne ich das auch, diese Module. Was hast du? Es gibt doch nur 3 Kombis, oder waren es 4? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, 5 Zahlen hat man, also entweder bei 1 anfangen oder bei 2 anfangen. Dann gibt es, sagen wir mal 2, 3, 2, 3, 2, dass das wieder 5 sind und einmal die ganze Sorte. Ja, aber aber wenn du es halt nicht weißt, ne, dann stehst du da wieder Ochs vorm Scheunentor. Ja, also, vor allem, dass du noch die zusätzliche Taste ja auch noch drücken musst, das hat ja, kommst du nicht unbedingt da so sofort drauf. Ist ja eher unüblich, dass man die Select-Taste zumindest außerhalb von irgendwelchen RPGs benutzen muss. Ne? Also das RPGs spiele ich auch nicht. Nee, ich habe jetzt tatsächlich, du hast es vorhin, glaube ich, einmal kurz genannt, Mystical Ninja, habe ich jetzt letzte Woche bekommen. Habe ich jetzt mal angespielt. Ja. Ich habe es angespielt. Ich werd da, glaube ich, im nächsten Jahr mal berichten, wie ich es denn dann fand. Also es ist, grafisch ist es toll, aber es hat mich noch nicht so vom Boden gehauen. Also da muss noch ein bisschen was kommen, aber ich bin noch am Anfang. Und Mysterium habe ich jetzt angefangen zu spielen. Da kriege ich aber auch schon die blinde Wut, sage ich Mysterium, mal. Mysterium, das sagt mir gerade nichts. Mysterium ist so ein 3D Perspektivenspiel, wo du durch Gänge und Räume gehst oder beziehungsweise eigentlich die ganze Zeit durch Gänge. Ach, so ein 3D-Crawler ist das, Dungeon-Crawler. Ja. Das ist immer so abschnittsweise und dann musst du, weiß ich nicht, zum Beispiel hebst du eine Fackel auf und wenn du die in den Brunnen schmeißt, dann kriegst du einen Schlüssel und ja, das sind halt so kleine Rätsel, die du nach und nach lösen musst, damit du durch irgendwelche Türen kommst und dann halt weiter im Level fortschreiten kannst. Aber ich laufe teilweise im Kreis oder teilweise weißt du auch nicht, wo du bist, weil das halt alles immer gleich aussieht, die ganze Zeit. Ne? Das ist einfach wenn du im Kunstunterricht einen perspektivischen Würfel zeichnen sollst, ne? So sieht das halt aus. Da sieht halt ein Gang aus wie der andere, ne? Und da weißt du teilweise echt nicht, wo du bist. Aber ja gut, ich probiere das mal und werde da nächstes Jahr mal von berichten. Also, genau, erzähl mal ein bisschen davon. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir das auch gerade mal eben angeschaut. Sieht interessant aus. Muss mal berichten. Da werde ich von berichten. Apropos berichten, dann berichten wir doch mal kurz von der Retrobörse. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Die war im September war es, ne? War es im September? Das war im September, Im September, genau, in Bochum. Wie immer um diese Jahreszeit. Du hattest einen eigenen Stand, Daniel, ne? Oder warst zumindest als Verkäufer vor Ort diesmal, ne? Ja, richtig. Also den Stand, das lief alles über den Pixel Kitsch, über den Bato. Wir kommen ja alle aus Düsseldorf und ich habe mir einfach den Stand mit meinem Bruder geteilt und mit dem Pixel Kitsch zusammen, den Tisch. Und das hat auch ganz gut geklappt, auch letztes Jahr schon. Ja, war super. Also Börse kann ich immer nur empfehlen. Ja, auch ordentlich verkauft. Ja, das auf jeden Fall auch. Also wir hatten dieses wie auch letztes Jahr gute Verkäufe gehabt, auch gute Einkäufe, muss man ja auch so sagen. Ne? Also auf der Retro-Börse kann man schon den einen oder anderen Schnapper auch machen. Und das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. So war es auch diesmal. Auch bei meinem Bruder jetzt, beim Falkenhaus oder beim Sebastian, also beim Pixel Kitsch, lief auch ganz ordentlich. Und ist ja nicht nur das, weswegen wir daherkommen, ne? Also man trifft ja immer wieder Leute aus diversen Foren, die man kennt oder die man vielleicht nur übers Forum kennt und nicht live, nicht persönlich. So war zum Beispiel auch die She-Ra wieder da aus dem Gameboyland Forum. Ja. Wie gesagt, also es macht immer wieder Spaß und jetzt ist ja die nächste, findet ja auch in Köln statt. Ich meine, von Düsseldorf aus rüber ist ja kein Problem. Ja, ich wahrscheinlich nicht. Um die 300 Kilometer ist ein bisschen weit. Für dich ist weiter weg, ne? Okay. Hast recht, Daniel. Wir hoffen, dass wir einen Stand kriegen für unseren Podcast und dann werden wir auf jeden Fall vor Ort sein, beziehungsweise ich werde dann vor Ort sein. Das ist übrigens, ich schaue gerade mal auf den Flyer, am 16.01. in Köln, in der Abenteuerhalle in Kalk. Also, da mal die Augen und Ohren offen halten auf retrobörse.de. Daniel, hast du auf der Börse in Bochum denn auch ein paar Gameboy-Sachen mitnehmen können? Also selber kaufen können? Gameboy-Sachen speziell? Doch, da waren auch ein paar lose Module dabei. Also gerade zum Beispiel auch japanische Module, an die man ja sonst immer schwer drankommt, außer man kauft es halt direkt aus Japan durch diverse Händler. Genau, also diverse japanische Module, auch sehr viele Game Gear Module. Da gibt es ja die zwei Holländer zum Beispiel, die unten auch verkauft haben. mit ihren japanischen Spielen, meinst du? Genau, die meine ich. Also die haben ja alles aus Japan, also die haben ja, glaube ich, gar keine PAL-Sachen am Stand. Und die haben auch faire Preise, muss man sagen. Also insgesamt war es auf der Börse auch diesmal wieder so, habe ich das so zumindest empfunden. Und auch letztes Jahr war es ja so, dass wirklich teilweise auch schon unverschämte Preise mit dabei waren. Gut, man kann sich drüber aufregen oder nicht. Man kann auch einfach dran vorbeigehen, ja, und schmunzeln. Aber ja. Aber klar hat man natürlich auch wieder andere Leute, wo es dann... Wobei ich sagen muss, wo die Preise jetzt... vielleicht noch mal ein bisschen angezogen haben gegenüber letztem oder vorletztem Jahr. Da waren die Preise aber auch immer schon von Grund auf höher als bei anderen Ständen, ne? Also das ist ja gut, die müssen klar, du kannst natürlich nicht als Händler auf der Börse dann, weiß ich nicht, ein Super Nintendo für 15 Euro verkaufen, wenn es bei eBay für 40 rausgeht, ne? Also da muss man das funktioniert halt nicht, ne? Ja. Aber klar, bei einigen Sachen wird es halt, aber das ist halt der Markt, ne? Also da schießt es jetzt, wenn ich sehe, da, was dabei, also bei eBay geht es ja sogar noch, weil da, ne, wenn da kommt es halt drauf an, wie hoch die Leute bieten, ne? Aber die Auktion, ja. Genau, wenn es eben bei Start bei einem Euro anfängt, ne, dann ist es halt, dann sind halt im Grunde die Leute selbst schuld, sag ich mal, ne. Aber wenn man sieht, was dann so bei Kleinanzeigen grundsätzlich abgeht, nicht nur bei eBay Kleinanzeigen, sondern auch bei den ganzen Trödel-Apps und Trödel-Seiten, da werden weiß ich nicht, ein vergilbtes Super NES mit einem Controller, kein Kabel für 50 oder 60 Euro, ne? Also, da ist auch, ja, das ist klar, Angebot, Nachfrage, aber da muss man halt wirklich überlegen, will man das jetzt haben oder nicht, ne? Ja, also ich glaube, da springen auch viele einfach auf den Zug mit auf, ne? Ich meine, man sieht ja auch einfach, okay, Retro ist irgendwie jetzt in oder schick. Und dann versuchen natürlich einige Privatverkäufer, schauen sich natürlich auch irgendwie an, was bietet der andere an, was verlangt er dafür. Natürlich, und dann steigert sich das natürlich, ja, von Woche zu Woche. Also man konnte das wirklich beobachten, ne? Anfang des Jahres, weiß ich nicht, oder noch letztes Jahr, da war es auch schon hoch, ne? Aber das ging dann immer, wenn man pro Woche, pro Monat geguckt hat, immer 5 Euro mehr, 10 Euro mehr, ne? Und da denkst du, weiß ich nicht, 2013, 2012, da hast du ein Game Boy Classic für 10, 15 Euro gekriegt, ne? Und jetzt... Kriegst du immer noch. Ja, kriegst du auch noch, aber wenn du jetzt einen hast, der einigermaßen vernünftig aussieht, kostet, da wollen Leute teilweise 40, 50 Euro für haben, ne? Das ist halt, und das Schlimmste ist halt, das habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon gesagt, jede Anzeige, wo Rar oder Rarität drin steht. Also da komme ich persönlich vorbei und also ich hasse es. Also wenn eine Spielekonsole millionenfach verkauft wurde, dann ist es weder eine Rarität noch Rar noch sonst was, ne? Also, da kriege ich mal einen Hass. Ich kriege einen Hass, zum Beispiel, wenn auf dem Flohmarkt einer ist, ein Gameboy-Modul Tetris. Ja. Das stinkt nix. Und dann dafür 30 Euro verlangt. Ja, okay. Was? Okay, das habe ich auch noch nicht gehabt. Das habe ich auch noch nicht erlebt, aber gut. Ist auch rar, ja, ne? Es ist noch nicht mal 1 Euro wert, weil es mittlerweile mehr Tetris-Module gibt wie Gameboys. Ja, das befürchte ich, ja. Das kann man, glaube ich, tatsächlich so stehen lassen. Also vor allem Tetris war ja zumindest in Europa im Grunde... Ist das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten. Ja, und weil es ja auch bei jeder Konsole dabei war, ne? Und dann denken die sich auch so, das ist, dass das total selten wäre oder so, teilweise die Leute, ne? Also... da weiß ich auch nicht. Oder dass das eben dann teurer sein muss. Was aber nicht der Fall ist. Es ist genauso wie Super Mario Land, ne? Nur weil da Mario draufsteht, ne? Ist es direkt mal 3 Euro teurer als jedes andere 5-Euro-Spiel. Obwohl vielleicht Ich, 5 Euro? Ja. Ist auch schon Bucher. Ja. Oder ich habe jetzt zum Beispiel, wann war es? Vorletzte Woche? Da hatte ich an einem Stand, Ninja Warriors? Wie heißt es? Oh, hilf mir. Wie heißt es? Shadow Warriors, meinst du das? Nee, auf dem Modul ist so ein komischer Kopf wie so eine Art Roboter sieht das aus. Ist es Ninja Warriors? Ich weiß es gerade nicht. Naja, auf jeden Fall war es ein Spiel, was man jetzt nicht alle Tage auf dem Flohmarkt sieht. Und daneben war eben Super Mario Land abgegriffen und Cover kaputt. Und ich sag so, ja, was sollen die beiden Spiele kosten? Dann sagt er, ja, das, was auch immer, Warriors 5 Euro und das andere sagt er 8 Euro, ne? Dann denke ich, das war ein Super Mario Land, das nimmt man nicht mit eigentlich, weil das einfach zu abgegrabbelt ist, ne? Da fragt man eigentlich nicht nach dem Preis, aber ich wollte es halt wissen, ne? Da dachte ich mir auch so, ey, nee, also. Ja, das ist halt einfach der Name, ne? Also ja. Viele kennen halt, verbinden halt Nintendo Dead mit Super Mario Spielen oder Donkey Kong. Das habe ich auch die Erfahrung gemacht hier bei uns auf dem Trödel, dass die, auch bei den Händlern, ne? Dass du da manchmal auch ein Schnäppchen machen kannst mit anderen seltenen Spielen, die selber jetzt nicht kennen oder auf dem Schirm haben. Richtig. Ja, also. Genau, gut, so ein Trip World habe ich da jetzt noch nicht gefunden. Nein. Aber manchmal hat man ja sowas, ne? Oder so ein Mega Man 5 habe ich dann auch mal für, weiß ich nicht mehr, wie viel das war, 2,50 oder 3 Euro bekommen, lose. Weil das halt nicht so bekannt ist wie jetzt Super Mario Land. Ja. Ja. Das stimmt, da muss man auch mal unterscheiden zwischen den Händlern, die sich, die wirklich nach jedem Teil gucken und die nur ungefähr so ein Halbwissen haben, ne? Das ist dann der Informationsvorsprung, den man dann selber natürlich hat, als Sammler, ja, als Fan, genau. Genau, das ist es eben. Ja, für ein loses Modul maximal 3 Euro, basta. Ja. Und ich habe Erfolg das damit. Sehe ich auch so, ja. Also das sehe ich genauso, ja. Ja. Also ich bin bei meiner 5-Euro-Grenze, ehrlich gesagt, immer noch, wenn es in Ordnung ist, nicht vergilbt oder zerrissen, dann sind für mich 5 okay. Aber ich kauf dann meistens auch immer mehr Spiele, sodass ich dann eben meistens einen Mengenrabatt krieg. Und weiß ich nicht, dann nehme ich 4 Spiele und dann kostet es eben nur 15 Euro oder so, ne? Oder 16 statt 20 dann. Dann gleicht sich das so ein bisschen wieder aus. Aber ja, das muss eben jeder selbst wissen, das hat mir auch oft schon hier gesagt. Vampi, du warst ja auch auf der Börse, genauso wie ich. Ja, wir haben uns ja da getroffen. Genau. Auch bei uns am Stand, ne? Genau. Der Vampi auch was abgegrast. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendein loses Gameboy-Spielmodul. Weißt du es noch, was es war? Ich habe ja etliche Spiele gekauft, deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, was ich von dir habe. Ja. Ach, ich glaube, das war dieses Muppets-Spiel, kann das sein? Dieses schwarze Modul. Muppets. Ich glaube, das war das, genau. Stimmt. Weil du sammelst ja, glaube ich, du willst es komplettieren, oder? Habe ich so das Gefühl. Du willst alle Gameboy-Spiele sammeln? Ja, ich habe ja noch nicht mal die Hälfte. Da kommen noch sehr viele japanische dazu, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja, da hast du auch wieder zugeschlagen bei der Börse. Mach ich ja jedes Jahr, weil du kommst an japanische Spiele bei eBay ja eher schlechter dran. Das ist wahr. Ja. Deswegen, wenn ich die Chance habe, ein japanisches Modul zu kaufen, dann kaufe ich lieber eher erst japanische, bevor ich ein deutsches kaufe. Ja, stimmt. Und das lohnt sich bei der Börse und bei eben besagten Holländern eben immer ganz gut, weil die eben einfach eine riesige Kiste mit japanischen Modulen voll haben für 2,50 Euro. Und, dann bin ich ganz schnell innerhalb von 5 Minuten pleite. Ja, stimmt. Das ist ja immer dein im Grunde dein Vorteil und dein Fehler zugleich. Du gehst am Anfang der Börse zum Holländer. Klar. Ja. Und dann ist das Geld weg. Was hast du denn immer für ein Budget? Also du nimmst ja einfach Bargeld mit und keine EC-Karten, sonst was, weil du dann dieses Budget nur ausgeben willst, ne? Oder? Ja, EC-Karten, wo ist denn da Geldautomat? Ne? Ja gut, du kannst ja mal rausfahren und mal eben, ich weiß nicht, ob du mit dem Auto unterwegs bist, aber viele machen das ja, ne? Dann ist das Geld knapp und dann hat man eine EC-Karte und dann kann man mal eben kurz rausfahren. Ja, ja, aber man weiß doch vorher, was man ausgeben möchte. Ja. Aber meistens ist es bei mir so um 100 Euro. 100 ja. Euro, wow, okay. Da hast du einiges eingekauft. Ja, das mache ich ja jedes Mal. Da kommen auch immer einige Spiele zusammen, wie ich immer live erleben darf. Nee, ja, und Spiele, ja. Die wir gar nicht kennen, ne? Ja, ja. Wobei man mittlerweile ja sagen muss, zumindest haben wir schon teilweise so viel Erfahrung, dass wir zumindest wissen, aus welcher Spieleserie es ist oder so. Selbst wenn man das Cover nicht identifizieren kann, weiß man aber, okay, das ist aus der Serie oder... Ja, oder ein paar sind natürlich leicht zu erkennen, zum Beispiel Hello Kitty oder sowas. Da habe ich. Ja, das habe ich auch gekauft. Ja, ja, genau. Oder war das in Oberhausen? Nee, das war da und ich habe auch eins mitgenommen. Das war so ein, ich glaube, irgendein Hello Kitty-Spiel, wo drei Spiele drauf waren oder so. Einmal so ein Puzzler, einmal, ja, weiß ich gar nicht. Ich habe es noch nicht so ganz durchgespielt, sage ich mal. Und wir hatten einen Beat'em'up beide mitgenommen. Ich glaube, wie hieß es, Nobu oder Niku? Ich glaube, Niku. Keine Ahnung. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich habe da sogar zwei Module mitgenommen, weil man es gegeneinander spielen kann. Aber da muss ich auch noch genau hinterkommen, was da Sache ist, was da Phase ist, insofern. Aber gut. Ja, und ich kriege immer den Spruch zu hören, ne, zu späterer Stunde auf der Börse, von anderen Gameboy-Spielsammlern, ob ich den Kasper, den Holländer, leer gekauft habe. Das stimmt, obwohl man ja auch immer sagen muss, selbst am Ende der Börse ist die Kiste noch relativ voll. Also ja, das stimmt sogar. Also der hat ja auch sehr, sehr viele auch Dop. Super Nintendo, NES, ja. Ne, Famicom Games und ja. Das ist ja auch nicht alles leer gefickt, das stimmt. Also okay. Ich glaube, das Spiel, über was ihr spricht, ist Ninku, kann das sein? Ja. Ja, ja, also ja, es ist so, genau. So ein Beat'em Up, das gibt's auch auf dem Game Gear beispielsweise. Ja. Da kann man auch zu zweit spielen, das stimmt. Ja, ja. Ja, genau, da habe ich mir zwei Module mitgenommen und das mache ich aber auch immer so. Also wenn ich sehe, das ist irgendwie für zwei Spieler, dann nehme ich die auch immer mit, wenn das wirklich billig ist. Und dafür habe ich das Kopiermodul. Ja gut, das kann man natürlich auch machen. Kann man auch so. Machen, ja. Ja. Ich hol's mir mal doppelt, auch für jemand anderen dann, wenn der das Modul jetzt nicht hat. Also es hat sich zum Beispiel auch ausgezahlt bei dem letzten Treffen. Ich sammelte nochmal gerne, wenn ich weiß, das ist ein Zwei-Spieler-Game und dann hole ich das auch immer doppelt, wenn das jetzt wirklich wenig kostet auch. Ja. Ich meine, für 2 Euro oder was. Ja. Kann man das mal gerne. Ob es ein 4-Spieler-Game ist? Oder ein 10-Spieler-Game? Also 4-Spieler-Game, ich habe tatsächlich sogar Top-Ranking-Tennis 4-mal. Ach, krass. Ja, und gut, 10-Spieler, da gibt's ja, glaube ich, nur noch Faceball. Faceball, glaube ich, ne? Mhm. Nee, Faceball und King of the Zoo, oder? Ja, King of the Zoo, das haben wir sogar letztes Mal probiert, zu 4 zu spielen, aber das hat nicht funktioniert. Also anscheinend, nee. Ich habe es auch gelesen, ich führe ja auch gerne im Gameboy-Land-Forum diese Liste, diese Multiplayer-Liste für den Gameboy, ja. Aber wir haben es dann tatsächlich mal probiert und das konnte man echt nur zu zweit spielen. Also ich weiß okay. Nicht, entweder ist das eine Fehlinformation oder vielleicht kommt es darauf an, mit welcher Version man spielt. Das kann ja auch sein, ne? Dass die japanische oder amerikanische Version, dass es da vielleicht klappt. Ich weiß es nicht. Ja, kann natürlich sein, ja. Also bei uns hat es jedenfalls nicht funktioniert. Ja. Also Faceball geht auf jeden Fall, man hat es ja schon oft gelesen, dass es bis zu 16 Spieler geht, wenn man sich ein bestimmtes Kabel zurechtbastelt, aber mit 4 Spielern geht es auf jeden Fall, das haben wir mal ausprobiert. Habe ich sogar mitbekommen, ja. Ja, ja. Das war auch ziemlich, ziemlich flott, ne? Ja, ja. Wenn man da unterwegs. Da geht die Post ab. Nicht. Da muss man aufpassen. Und, ja, und auch ein schönes 4-Spieler-Modus, und da habe ich sogar 4 Module von, ist Super RC Pro M, unser heutiges Spiel. Was für eine tolle Überleitung. Was für ein Zufall. Mann, ja. Ist das nicht super. Haben wir gut hingekriegt. Ja. Nee, da habe ich tatsächlich auch 4 Module, sogar in verschiedensten Sprachvarianten, glaube ich. Ich habe, glaube ich, ein europäisches, ich habe auf jeden Fall ein britisches und ich habe, glaube ich, auch ein amerikanisches, also USA-Modul. Also da, ich kann es auf jeden Fall zu viert spielen. Das ist auch ganz nett. Ist auch eines meiner, meiner Lieblingsrennspiele auf dem Gameboy. Ist bei mir auch in der Rangliste noch vor F1 Race, muss ich sagen. Ja. Also mir fällt dann noch Micro Machines ein. Das ist auch nochmal top. Ja. Na. Ja, ich habe, da habe ich jetzt lange nicht gespielt, kann ich jetzt gerade nicht so zum Vergleich ranziehen. Aber also ich sag mal so, es gehört so zu meinen All-Time Favorites, weil es halt eins der ersten war. Kam 1991 raus und da, ja, da habe ich, ich glaube, ich habe es damals tatsächlich auch schon gespielt. Ich habe es, glaube ich, nicht selber gehabt, aber ich habe es, ich glaube, in der Schule habe ich es dann ab und zu mal gespielt und da fand ich es immer gut. Vor allem fand ich es immer toll, dass man die anderen Autos abschießen kann. Das fand ich immer ganz Tja, das ist super, ganz das spannend. Stimmt. Ja, das war im Grunde kann man sagen Mario Kart für Arme, ne? So. so also für ganz Arme nenne ich es immer. Aber ich fand das immer ganz ganz nett. Also da, hat ja auch ein bekanntes Studio programmiert, ne? Ja, von Rare ist das. Genau. Ja. Genau, das... Die auch Donkey Kong produziert haben. Ja. Der Super RC Pro M haben wir, glaube ich, alle in der Sammlung, oder? Ja. Also, ich habe es nicht in OVP, das fehlt mir noch, aber ich habe es, glaube ich, lose, auch zweimal zumindest. Jo. Ja. Da werde ich dann auch nochmal versuchen, auf vier aufzustocken. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein Titel, der, ich glaube, der auch eher im Multiplayer-Modus noch mehr Spaß macht. Das stimmt. Das stimmt. Weil im Einspieler ist es ja vorhersehbar auch nicht, weil da kommt es immer noch auf die eigenen Fahrskills an, ob man ob man Erster, Zweiter oder Dritter wird oder auch Vierter. Aber im Mehrspielermodus hängt es halt stark davon ab, wie gut die Leute das Spiel können. Ne? Da wird es dann eben lustig. Ja, also auch ich meine, F1 Race ist ja auch ein super Spiel, was man auch zu viert spielen kann. Das Gute an RC Pro M ist, finde ich, auch einfach, dass man, wie du schon eben erwähnt hast, ne, man kann sich ja gegenseitig ärgern, nicht nur, indem man den anderen überholt, sondern dass man da eine Rakete abschießt oder eine Bombe ablegt. Und ja, da kann man den anderen auch schon sehr gut ärgern. Und da gibt es halt einfach viel mehr Möglichkeiten, ja, Erster zu werden oder Zweiter, Dritter. Oder einfach nur anfahren. Oder das? Stimmt. Ja, wenn man den Überrollkäfig eingesammelt hat. Ja, dann crasht man da irgendwo gegen die Bande. Ja. Ja. Nein, aber das Coole ist, man respawnt ja auch immer wieder zurück. Ne? Man kann auch schnell wieder, sag mal, den Gegner auch einholen. Ja, mit dem Überrollkäfig bist du ja eine Zeit lang unverwundbar. Und wenn du dann den anderen berührst, geht der kaputt. Ja. Jo. Also wenn du den an der Bande an die Bande nee, bringst. Auch mittendrinne. Nee. Mittendrin? Glaube ich nicht. Also ich kenne das nur mit den Bomben, die man hinten ablegt oder die Raketen. Ja. Ansonsten, wenn man einen schubst gegen die Bande, dann explodiert oder man. Oder den Gegner absichtlich ins Öl laufen lässt, ne? Ja, gut, ja, okay, das ja, ist klar. Genau, wenn man auf Öl ausrutscht, genau, da gibt es ja diverse Hindernisse auf der Strecke. Öl, was gibt's da noch? Sand gibt's noch. Also da, das macht dich ja langsamer. Mhm. Also ich habe die Anleitung hier offen, Wasser. Öl, Sand, also Wassergräben, Öllachen, Kegel und Sand. Ja. Ja, stimmt, das sind so, ja, so Verkehrshütchen kann man es nennen, genau. Ja. Das sind so Kegel und, ja, oder eben die Gegner selbst können einen auch verlangsamen, natürlich, wenn man da versucht vorbeizukommen. Das ist auch immer, ich finde das Spiel ganz gut, weil es eben auch recht lange dauert. Man hat, wie viel sind es? 24 Strecken hat man insgesamt. Ja. Und ich glaube, die, wenn man es komplett durchspielt, ohne Leben zu verlieren, dauert es circa 50 Minuten. Ja. Also, das ist schon eine ordentliche Spielzeit für so ein Gameboy. In Super Mario Land zum Beispiel, wenn man es ohne Continue durchzieht, hat man, glaube ich, in 25 Minuten durch oder 20 Minuten, ne? Also, ja. Oder Kung Fu Master, ne? Da dauert es wirklich nur 15 Minuten, habe ich sogar selbst mal gezählt. Ja, also da ist dann natürlich, wenn man das einmal kann, ist natürlich ärgerlich. Und bei Super ACVM ist man halt schon eine Weile beschäftigt. Zumal, muss ich ja zugeben, als ich es jetzt hier für den Podcast gespielt habe, auf der einen oder anderen Strecke bin ich dann doch mal Vierter geworden, weil ich eben noch, weiß ich nicht, noch ein Upgrade einsammeln wollte. Bin noch mal ganz kurz die Schleife gefahren, also noch mal kurz zurückgefahren und hab das Item eingesammelt und hab die Meute dann nicht mehr einholen können. Und wurde dann Vierter und musste dann über Continue spielen. Und dann dauert das Spiel natürlich noch länger. Ne? Also. Aber müssen wir den Leuten nicht erstmal erklären, wieso das Spiel Super RC Pro AM heißt? Stimmt, das sollten wir machen. Also, weil viele können mit der Bezeichnung RC oder RC nichts anfangen. Stimmt, also genau. Möchtest du einen erklären oder soll ich? Kannst du ruhig erklären. Ja, okay. Also grundsätzlich hat das Spiel ja erstmal einen Vorgänger auf dem NES. Da hieß das Spiel nur RC Pro M. War auch ganz nett, so ein bisschen anders. Ich glaube, da konnte man noch nicht schießen, also keine Bomben und Raketen verschießen. Dafür gab es da aber, auf der Strecke konnte man so kleine Hügel hochfahren und sowas. Das gibt es auf der Gameboy-Version zum Beispiel nicht. Da hat das Spiel so seinen Ursprung. Und das RC, also das Spiel ist eigentlich, geht es darum, dass man ferngesteuerte Autos über die Strecke bewegt. Also es ist jetzt nicht so ein Formel-1-Rennen oder sowas, sondern tatsächlich radio-controlled Autos, die man da durch die verschiedenen Parcours führt. Und das Pro AM weiß ich gar nicht. Ja, das auch nicht. Ich meine jetzt eigentlich das radio-controlled, ja. Weil du ja Sachen einsammelst, weil viele würden ja dann nicht verstehen, hä, wieso 8 Volt, 14 Volt oder 12 Stimmt. Volt? Stimmt, genau, das sind die, das sind dann oft, die Akku-Packs. Genau, so kann man es sagen, genau. Also man kann drei verschiedene Upgrades auf den Strecken einsammeln, die liegen dann darum. Das sind einmal die Batterien, ja, oder Akku-Packs, genau. Ja, die Motoren und die Reifen. Die Motoren und die Reifen, genau. Und dann liegt ja auch noch das Wort Nintendo rum. Genau. Genau, das ist also so, wenn man die Strecke entlang fährt, muss man halt zusehen, dass man möglichst unter die ersten drei kommt. Vier Autos fahren die ganze Zeit mit und um eben eine Strecke weiterzukommen, muss man mindestens Dritter werden. Und auf der Strecke liegen eben diese drei verschiedenen Upgrades, wie wir gerade gesagt haben. Ja, eins pro Level oder pro Strecke halt nur. Genau. Auf Strecke 1 bekommt man zum Beispiel ein Motor-Upgrade, auf Strecke 2 ist es ein Reifen-Upgrade, auf Strecke 3 ist es Batterie oder Akku, ja. Und auf Strecke 4 ist es Motor und so weiter. Es ist aber nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Also ich glaube, ab 7 ist es dann Batterie, Motor, Batterie, also das kommt immer auf die Strecke gerade an. Aber es liegt immer das Gleiche an der gleichen Stelle in jedem Level. Genau, das ist... Also das kann man sich merken. Ja. Wobei das natürlich, da bin ich auch ehrlich, ich spiele es recht häufig, nicht nur jetzt hier zum Podcast, ich spiele es auch so zwischendurch und es kommt immer auf die Strecke an, ob ich gerade weiß, wo das Upgrade liegt oder nicht. Also es gibt Strecken, da weiß ich es überhaupt nicht, da kann ich es mir auch zum Verrecken nicht merken. Ich weiß aber zum Beispiel bei Strecke 2, da gibt es eine ganz lange Kurve und am Ende dieser Kurve, das ist auch die im Grunde die geilste Kurve im ganzen Spiel, wie ich finde, weil man da einmal komplett durchdriften kann. Und da liegt am Ende der Kurve liegt immer einer von den Buchstaben. Und das kann ich mir zum Beispiel merken. Aber bei den anderen Strecken, ja, ist immer schwierig. Bei den Buchstaben ist es ja so, es kommt immer der nächste Buchstabe. Ja, genau. Wenn man jetzt ein Level den Buchstaben weglässt, dann zum Beispiel, wenn man Level 3 das N von Nintendo, das zweite N also, weglässt, ist das in Level 4. Dann ja. Immer noch das N. Genau. Man muss diese Buchstaben einsammeln, um eben das Wort Nintendo vollzukriegen, wie Rampi schon gesagt hat. Und wenn man das Wort einmal voll hat, dann kriegt man ein komplettes Upgrade des Autos. Also da gibt im Spiel gibt es drei verschiedene Autotypen. Das ist einmal das ganz normale Fahrzeug. Was gibt's da noch, Daniel? Hast du das gerade parat? Ich habe gerade die Anleitung parat. Es gibt noch, also das normale heißt, eine deutsche Anleitung zumindest, RC Flitzer. Ah, in der englischen heißt es tatsächlich RC Racer. Okay. Ah, okay. Und ist langsam. Und danach kommt das Upgrade, das ist dann schon schneller. Und hier heißt es das Teufelsgefährt. Ach, wie geil. Ja. In der englischen Version The Spiker. Ja. Oh, okay. Nee, nein. Doch. Nein, ach, stimmt. Ach, Entschuldigung. Ich bin... Ach, du warst wahrscheinlich bei dem unteren. Ich bin zu blöd zum Lesen. Also, The Speed Demon. Ja. Genau, The Speed Demon. Okay, ich entschuldige dann passt mich. Das doch. Genau, der unterste, hast schon recht, das ist der Spiker, so wird es auch hier genannt. Und der ist am schnellsten, den bekommt man wirklich zum Schluss. Und ich muss noch sagen, ich habe jetzt auch zwischenzeitlich nochmal recherchiert, was das Pro-Am denn bedeutet. Das wusste ich vorher nämlich auch nicht. Ja. Und das kommt nämlich aus dem Sport und das Pro steht für Professional. Ja. Wie man das vielleicht auch immer so kennt. Ne? Und das Am steht für Amateur. Also das ist ein Mix von professionellen und Amateur-Spielern, die an diesem, es ist ja auch ein Sport, sozusagen teilnehmen, die Rennautos steuern. Ja. Und deswegen Pro-Am, Professional und Amateur, die beide natürlich dran teilnehmen können. Ja. Stimmt. Super. Jetzt wissen wir es. Ja, ist doch ganz nett. Nee, genau, die drei Wagen gibt es eben. Und wenn man tatsächlich das Nintendo dreimal vollkriegt, dann gewinnt man automatisch das ganze Spiel. Nee, zweimal. Das steht bei, wenn man beim Spiker da einmal Nintendo einsammelt, gewinnt man. Ja, das ist ja automatisch, wenn du dreimal Nintendo voll hast. Ach so. Also ich habe es jetzt vielleicht verkompliziert, ja. Also klar, wenn du mit dem letzten Wagen fährst, dann hast du ja zweimal sozusagen aufgelevelt den Wagen und wenn du dann nochmal gewinnst, dann hast du automatisch den ganzen Champion-Chip gewonnen. Das ist auch dann egal übrigens, das habe ich gestern nochmal bestätigen können im eigenen Spiel, dann ist es auch egal, auf welcher Strecke man ist. Also man spielt nicht zwingend die 24 Strecken durch, sondern dadurch, dass ich diverse Continues hatte, bekommst du natürlich die Buchstaben schneller, weil du dann zum Beispiel Level, wenn du, sagen wir mal, in Level 14 hast du durchgespielt, hast den Buchstaben eingesammelt, bist aber bist halt letzter geworden, dann spielst du eben Strecke 14 nochmal, hast aber die Möglichkeit, dann schon den nächsten Buchstaben einzusammeln. Das heißt, du kriegst viel schneller die Buchstaben voll, wenn du mit Continuous spielst. Natürlich. Was dann zur Folge hat, dass du eben gar nicht die 24 Strecken durchspielen musst, sondern dann irgendwie bei 18 oder 19 schon gewinnen kannst. Ansonsten ist das, glaube ich, müsste man jetzt genau durchzählen, aber ich glaube, das passt irgendwie genau, dass wenn man dreimal aufgelevelt hat, wenn man kein Continue macht, genau auf Strecke 24, glaube ich, dann ist oder so, aber müsste ich jetzt rechnen. Das wäre 24 durch wie viele Buchstaben? Passt auch nicht. Nintendo? Nein. Aber doch, Moment, sind ja 7 Buchstaben. 24 durch 7. Ja. Na, kommt nicht genau hin. Aber das konnte ich gestern noch sehen. Also, dass man nicht zwingend alle Strecken fahren muss, um da Champion zu werden. Und was ich jetzt gerade so gesehen habe, es gibt ja sogar in Anleitung eine Seite, wo die ganzen Upgrades beschrieben sind. Ja, stimmt. Wie die heißen. Genau, das ist eine Anleitung, wo wirklich mal im Grunde alles beschrieben ist, was man so für das ganze Spiel braucht. Das Einzige, was nicht exakt drin steht, zumindest habe ich es hier in der UK-Version nicht, wie viele Continues es gibt. Also ich weiß, dass es, glaube ich, 3 gibt. Es steht doch 4 neben oder so, ne? Ja, ich habe es nicht gelesen. Es kann auch sein, dass ich es überlesen habe. Daniel, weißt du das zufällig? Ich glaube, es gibt 3, aber ich kann es auch nicht. Ja, also erkennen. Ich weiß, also wissen tue ich es, aber halt aus dem Spiel heraus. Aber es steht, glaube ich, nicht in der Anleitung selbst. Da steht, glaube ich, nur, du kannst Continue benutzen, aber es steht nicht, wie viel Mal. Das stimmt. Aber das, ja, aber das wäre das auch das Einzige. Ansonsten ist wirklich alles beschrieben, bebildert auch. Die Anleitung ist da eigentlich recht nett, wie ich finde. Ist zwar nur einfarbig, beziehungsweise rot und schwarz gedruckt, zumindest die Innenseiten. Aber da ist alles drin, was man so braucht für das Spiel. Auch eine Anleitung für den 4-Spieler-Modus oder 2-Spieler-Modus oder 3-Spieler-Modus, je nachdem, ist wie immer dabei. Ja, die ganzen Hindernisse und so, also das ist ganz nett. Und ich weiß gar nicht, ist das in der europäischen Version auch? Auf Seite 3 gibt es da auch nochmal ein Bild von dem Cover von dem Spiel? Ja, das gibt's ja auch, genau. Also steht auch nochmal Spielinhalt. Ja. Aber in der anderen Farbe. Ist. Genau. Das ist so in schwarz-rot. Ja, genau. Ja. Genau, das ist. Und genau in der, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die auf dem Computer die englische oder die amerikanische habe. Da ist das Auto gelb. Oh, okay. Also das ist. Auf doch den Innenseiten? Auf den Innenseiten oder auf dem Cover? Ja, auf der Seite 3. Okay. Ah, ja, doch. Ja, klar, es ist gelb. Ja, stimmt, es ist gelb, ja. Ja, und da ist sogar die amerikanische Flagge statt rote Streifen, gelbe Streifen. Ah, okay. Oh. Ah, obwohl das, da vermute ich eher einen schlechten Scan. Weil ich glaube nicht, dass die das dann in Amerika mehrfarbig gedrückt haben. Weil hier ist es nämlich zu sehen, dass auch das Bild nur aus Schwarz und Rot besteht. Und, Ja, aber da ist das zweite Auto, was dahinter ist, gelb. Ah, okay, ja, hier in der UK-Version ist es nicht gelb, da ist es dann auch eben rötlich. Und was eben das, ne, weswegen ich das überhaupt anspreche, das Bild sieht, wie ich finde, ziemlich cool aus, weil das nämlich aussieht, als ob das bei Nacht stattfindet. Daniel, du kannst das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, du hast da das Original. Ja, es sieht tatsächlich so aus, also es ist auch, ja, ne? Ich habe auch die originale Anleitung hier. Ja, also das, ich finde, das Innenbild sieht eigentlich noch cooler aus als das, was auf dem Cover ist. Weil das halt so ein bisschen düsterer ist, ne? Aber grundsätzlich ist es. Und hinten sieht man wie einen Reifen aus dem Hintergrund irgendwie in die Luft weggeschossen wird. Ja. Stimmt, das sieht man auch, genau, das sieht man auf dem Cover auch noch, aber von der Cartridge selbst, aber da ist es schon sehr. Sehr klein, da muss man schon genau hingucken. Aber ist auch noch zu sehen. Also ich finde die Anleitung auch super. Ich meine, das sind ja die ersten Anleitungen, so den ersten 2-3 Jahren. Die waren ja nun mal mit, ich weiß nicht, vielleicht maximal 10-12 Seiten bedruckt, schwarz-weiß meistens. Aber das gibt so das Wichtigste her. Und ich mag eigentlich eher lieber diese Anleitung, anstatt diese, weiß ich nicht, 30-40-seitigen Anleitungen, die auch später rauskommen. Ich meine, später hat man sich ja dazu entschlossen, für die PAL-Version einfach mal Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und so weiter aufzunehmen, damit man die wahrscheinlich nicht extra nochmal nachproduzieren muss. Mhm. Und ich finde die viel angenehmer, diese dünneren, und da weiß ich, wo ich dran bin. Und ja, gut, ich glaube, das mit den verschiedenen Sprachen hat meistens mit dem Vertrieb zu tun, wenn das aus einem von einem Vertrieb gemacht wird, dann hauen die meistens das alles rein, damit die auch das Spiel, sage ich mal, weiß ich nicht, zum Beispiel, die Charge verkauft sich vielleicht in dem Land nicht gut, ne? Dann kann das theoretisch nochmal woanders hin, ne? Ja. Also dann, dann ist da eben nicht diese dieses Sprachhindernis dabei. Ja, wobei sie, glaube ich, auch, oder Nintendo auch selbst, glaube ich, irgendwann mal ab Mitte der 90er auch dazu übergegangen ist, diese dickeren Anleitungen zu drucken. Also vielleicht auch aus den Gründen. Ja. Ja, also macht ja auch einfach Sinn, ne? Weil dann kannst du das in einem Rutsch, dann ist es egal, wo es hingeht, ne? Da musst du dann nicht so spezialisiert nur für den deutschen Markt oder nur für den Markt. Das ist halt ganz praktisch. Ganz praktisch für uns als Sammler auch, ne? Also ich habe ja auch öfter mal aus England oder aus Frankreich mal die OVPs besorgt, wo ich wusste, also gerade ab Game Boy Color ist es ja, glaube ich, überall so gewesen, dass man auf der hinteren Seite der Verpackung der OVP, die wurde ja mehrsprachig bedruckt und die Anleitung auch. Und da ist es ja egal, aus welchem Land du dir das sozusagen beschaffst. Es ist ja quasi das Gleiche. Und das war ja beim Game Gear zum Beispiel damals, glaube ich, sogar Standard. Vielleicht haben die das dann auch so übernommen. Oder bei den Sega-Spielen generell, ne? Ob Master System oder Mega Drive, glaube ich, auch noch. Dann hat man das dann irgendwann mal übernommen. Habt ihr eine Lieblingsstrecke bei einem Spiel? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nee, also ich habe jetzt auch keine Lieblingsstrecke. Ich finde, generell ist das Spiel sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig. Ich finde, dass es gut aufgebaut ist. Am Anfang ist es noch ein bisschen, ist noch nicht so viel, liegt noch nicht so viel rum, ne? Nicht so viele Hindernisse, Power-Ups. Ja. Das baut sich ja langsam auf. Das ist ja das Schöne daran. Also am Anfang denkt man sich, okay, die ersten paar Strecken werde ich sowieso erster, fahre ich locker durch. Aber danach wird es ja immer schwieriger, auch allein durch die Power-Ups. Ja. Wobei da auch jeder Chancen hat, nochmal ans Ziel zu kommen oder erster zu werden. Und dann hat man ja zum Beispiel noch diese Beschleunigungsstreifen. Wenn man dann wirklich weiter hinten zurückliegt, dann, wenn man die mitnimmt, kann man ja auch nochmal weiter nach vorne kommen. Und natürlich auch das Upgrade des Autos, das kommt ja auch noch dazu. Also ich finde, das ist bleibt immer fair, also man kann, selbst wenn man Letzter wird, kann man, obwohl, gut, mit dem letzten Platz geht es ja nicht, aber selbst wenn man Dritter wird, kann man im nächsten Rennen ja auch nochmal durch diese ganzen Dinge, die ich jetzt hier genannt habe, kann man ja auch nochmal Erster werden. Und aber ich habe was gemerkt beim Spielen. Ja. Umso öfter ich einen abschieße, umso fieser und schneller wird der. Meint man, ne? Also, ob das so ist, weiß ich nicht, aber ist tatsächlich so. Man hat so das Gefühl, wenn ich jetzt noch dreimal den abschieße vor mir, dann wird der noch schneller. Also, da habe ich auch so das Gefühl, einmal abschießen, okay, dann überholst du den. Zweimal abschießen, dann ist der immer so fast gleich schnell. Also ich habe das tatsächlich auch sogar gelesen, mal in einem Review. Das habe ich jetzt auch aktuell gerade offen. Das hat auch ein also jemand, der das Spiel auch ausgiebig getestet hat, hat ja auch bemerkt, das ist tatsächlich so, dass die Fahrer irgendwann mal sehr schnell werden, wenn man sie mehrmals mit Waffen getroffen hat. Mhm. Das ist scheint tatsächlich so zu sein, ja. Ja. Ja, und zur Bewaffnung muss man auch sagen, dass die maximale Munition 25 ist, ne? Ja. Aber reicht aus in der Regel eigentlich, ja. Ja, wenn du einen Schuss abgegeben hast, hast du 24, kannst du wieder eins einsammeln. Also ist nicht bei 25 dann Ende, sondern man kann die wieder auffüllen, trotzdem dann. Ja, das stimmt. Und vielleicht sollte man das mal kurz visualisieren für den Zuhörer, der jetzt Super AC Pro M nicht mehr so auf dem Schirm hat. Also man kann man kann Raketen aufsammeln, die kann man nach vorne abschießen. Also dann kann man Fahrzeuge treffen, die vor einem sind oder gerade um die Kurve sind, dann ist es so ein bisschen seitwärts schießen, wenn man Glück hat. Und ansonsten kann man eben Bomben noch einsammeln, die kann man eben legen, dann gehen die Fahrzeuge, die hinter einem sind, kaputt. Da muss man auch immer gucken, in welcher Runde man ist, ob man jetzt lieber bei den Raketen bleibt oder bei den Bomben. Ja, müssen wir auch noch erklären. Sagen wir mal, du hast 20 Munition von den Raketen. Sammelst dann die Bomben ein, hast du automatisch 20 Bomben. Ja. Also, deine Anzahl an Munition verändert sich nicht. Nee. Nur die Art der Munition. Genau. Das kann aber Auswirkungen haben auf das Endergebnis. Wenn man nämlich kurz vor Ziel noch eine Bombe einsammelt und aber alle vor einem fahren, dann und man unbedingt eine Rakete bräuchte, um eben die vor einem fahrenden Fahrzeug abzuschießen, da habe ich auch schon des Öfteren gehabt, ja, verdammt, jetzt habe ich die Bombe eingesammelt und kann keinen mehr abschießen, hol die nicht mehr ein und bin dann Vierter geworden. Also da hat es mir auch hier und da mal den Sieg verhagelt tatsächlich. Nur weil ich dann die Bombe eingesammelt habe. Ansonsten ist das aber eigentlich so das coolste Feature in dem Spiel, finde ich. Dass man eben die anderen Autos abschießen kann. Also das, was jetzt zum Beispiel bei F1 Race, das ist halt nur, ja, im Grunde nur ein Autorennen, ne? Und was man sagen muss, es hat eine ganz interessante Perspektive. Man hat so eine Art Tribünen-Draufsicht, sage ich mal. Und hat immer einen relativ großen Raum von der Strecke im Blick eigentlich. Ja, hast du ja eine Möglichkeit auch, wenn du ein ferngesteuertes Auto fahren würdest. Genau. Also genau, das ist eigentlich dann... relativ gut umgesetzt, dass sozusagen, dass wenn man von oben drauf guckt, man die Fahrzeuge sieht und man hat so eine kleine Map noch und unter dem ja, ein Bildschirm. Scanner. Genau, ein Scanner, das zeigt einem genau an, wo man sich gerade befindet und wo auch die anderen drei Autos sind. Das ist sowieso ganz hilfreich im Einspielermodus, aber im Mehrspielermodus ist es natürlich noch interessanter, wenn dann die anderen Fahrer versuchen, einen einzuholen oder man sieht, okay, der nähert sich jetzt kommt vielleicht gleich eine Rakete oder sowas. Da ist dieser Scanner schon ganz, ganz interessant. Ja, also ich muss auch sagen, diese ISO-Perspektive, so nennt man ja diese ja. Tribünenperspektive, das hat man ja, glaube ich, auch so generell ein bisschen seltener auf dem Gameboy. Aber, oder gerade auch bei den Rennspielen, also mir fällt wirklich nur das auch ein, wo es auch so ist. Und ich finde, das passt aber auch sehr gut. Gerade so in den Kurven, ja. Finde ich, ist es super. Dann kann man die Kurven auch nochmal ein bisschen besser einschätzen. Dann gibt es ja oftmals auch diese Vogelperspektive, die man ja so, also diese, ne, von oben, wenn man von oben nach unten schauen würde, ja, wie bei Micro Machines. Da finde ich, da geht das auch noch so, weil man ja vor allem Raketen ja auch abschießen muss. Und ich finde, ja. wenn man jetzt so aus der Perspektive von F1 Racers spielen würde, dann wäre das kaum machbar, weil dann könnte man ja gar nicht sehen, wer hinter einem ist und die Bombe legen und da vorne die Raketen abschießen. Von daher ist das, finde ich das auch sehr gut hier und sehr gelungen. Und es ist auch ein Spiel, wo man sagen muss, das läuft ja flüssig ab, ne? Also ich habe jetzt keine Slowdowns oder sowas bemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie... Also so weit bin ich jetzt auch nicht gekommen, aber vielleicht... Ja, nee, es ist... also wenn du ganz normal fährst und einen Wagen hinter oder einen vor dir hast und noch ein bisschen Abstand, kein Problem, keine Slowdowns, alles in Ordnung. Oder du alleine fährst, dann sowieso nicht. Allerdings, wenn du kriegst erhebliche Slowdowns, wenn alle vier Fahrzeuge im Sichtfeld sind, dann kommt es zu Slowdowns, wenn zwei oder mehr Fahrzeuge zum Beispiel in die Bande fahren oder an einem an so einem Verkehrshütchen hängen bleiben. Ah, okay. Ja, kannst du eigentlich mal machen. Das kann man im Grunde selber herbeiführen, sozusagen. Wenn man kurz wartet auf die restliche Meute vor so einem Hütchen und dann den Weg neben dem Hütchen zumacht, dann rasen halt zwei der drei Autos entweder in die Bande oder in das Hütchen und dann ruckelt es ganz gewaltig. Dann wird der Gameboy richtig, richtig langsam. Okay. Ja, also es das ist, ja. Aber das ist auch nur in solchen Situationen. Ja. Das kommt relativ wenig vor. Oder wenn tatsächlich mal zwei, drei Autos gleichzeitig das Driften anfangen und ja, aber das es kommt selten vor, aber man kann es herbeiführen, sage ich mal. Also das ist recht einfach. Sonst ist das Spiel super. Nein, vor allem das Scrolling, was auch einige in ihren Reviews sozusagen bemängeln, dass das zu schnell ist, das Scrolling, sodass man die, also die Upgrades... Ja gut, einige sagen, okay, man sieht dann die Upgrades zu spät. Ne? Ja, da sage ich aber, dann habe ich lieber ein schnelles Spiel als und muss dann halt gucken, wie ich die Upgrades kriege. Ne? als wenn das dann so langsam ist. Ja. Weil das, man darf das Spiel, das haben wir vorhin auch schon gesagt, mit den verschiedenen Autos, man darf das Spiel nicht am ersten Auto messen. Weil das erste Auto ist wirklich ein bisschen behäbig. Sobald man aber das zweite Auto kriegt oder ein bisschen mehr Batterie-Power, dann merkt man schon, okay, jetzt wird's schneller. Und wenn man das dritte Auto hat, dann macht's richtig Fun. Also da merkt man auch einen richtigen Unterschied bei der Schnelligkeit. Also ich finde auch, man muss ja auch zum Beispiel so eine Challenge auch haben, ne? Das Spiel, ich meine, man hat ja dann in der nächsten Runde ja auch nochmal die Chance, wenn man sich dann gemerkt hat, wo das Upgrade ist, das auch nochmal zu bekommen. Und irgendwie, du brauchst ja schon irgendwie eine Challenge, sonst wäre das doch viel zu einfach auch. Und also ich finde so ein bisschen, genau, das muss sein irgendwie. Genau, wo du gerade sagst, man hat ja nochmal die Chance, die meisten Strecken sind, fährt man zwei Runden, das kann man noch sagen. Und es gibt ein paar Strecken, ich kann gerade mal gucken, wie viel sind es? 1, 2, 3, mal gucken, 4, 5, 6, 7, genau, 7 Strecken gibt es, da fährt man 3 Runden von 24, also dann da kommt eben auch die Zeit dann am Ende zustande, die wir da vorhin schon angesprochen haben, dass man eben relativ lange Spielzeit hat. Was hat man denn noch so auf dem Bildschirm, außer dem Scanner? Möchte da einer was zu sagen? Auf der Strecke steht zwischendurch mal Gameboy, an Brücken steht Gameboy. Ja. Stimmt. Genau, ab und zu steht da auch Pro-Am tatsächlich. Da gibt es so, ja, wie soll man das nennen? So ein riesengroßer Reifen, vielleicht Fußgängerbrücke oder was auch immer das dann sein soll. Sieht auf jeden Fall aus wie ein riesiger Reifen, wo so eine kurze Unterführung ist. Da steht dann Pro-Am zum Beispiel drauf. Am Rand gibt es so ein paar kleine Pflanzen zu sehen. Bäume, Sträucher, man weiß es nicht genau. Dann, ich glaube, in einigen Levels gibt es, ich glaube sogar direkt im ersten oder zweiten, da sieht man die Flaggen, die man auch auf dem Cover des Spiels sieht. Also die britische, amerikanische und mein Gott, welche ist es denn noch? Die kanadische, ne, glaube ich. Kanadische, genau, ja, da kam das Spiel auch raus. Ja. Genau. Ansonsten muss ich auch noch sagen, das habe ich ja auch so selten erlebt, oder was heißt selten, aber das, du steckst das die Cartridge rein, das Modul, in den Gameboy, ja, und es kommt ein ganz kurzes Intro mit der Musik, mit der Titelmusik. Ja. Und dann kannst du sofort loslegen. Also du drückst Start und ja, es gibt gar keine Option oder sonst irgendwas, sondern man fängt sofort an, ja, dann gehen schon die Lichter an, wird runtergezählt und dann fährt man einfach. Also das ist wirklich einfach ein cooles Spiel, wo man sagen muss, für zwischendurch, wenn man mal Bock hat, einfach mal Cartridge rein ohne irgendwelche Tutorials, was man ja eh selten hat, ne, auf dem Gameboy. Ja, ja. Aber zu unserer klar, heutigen Zeit, was ja schon überall gang und gäbe ist auf DS, 3DS und so. Naja. Ja, da muss man sich durch ewige Tutorials kämpfen. Das finde ich, das ist auch das Gute, da hat man das nicht, sondern zack, man ist sofort drin und man weiß ja auch sofort, was los ist, ne? Also es gibt halt einen Knopf zum Fahren. Ja. Und einen zum Abfeuern, ne, der verschiedenen der verschiedenen Zusatzfunktionen. Ja. Und das Waffen. Genau, Waffen. Und Waffen gibt's nicht. Ja. Und das geht auch ziemlich schnell. Man muss auch nicht irgendwie hochschalten oder so. Nee. Finde ich sehr gut gemacht, ganz, ganz einfach gehalten. Ja. Ja. Und ein simples Spielprinzip, aber es macht schon Spaß. Ich meine, gut, das ist jetzt kein Spiel, womit man sich jetzt tagelang beschäftigen wird. Das glaube ich nicht. War wahrscheinlich bei euch auch nicht so. Aber es ist halt nett für zwischendurch. Und ich glaube einfach, dass der Multiplayer-Modus hier so das Mitentscheidende ist, warum das auch viele mögen. Dass das einfach Spaß macht. Noch viel mehr Spaß macht als F1 Race, behaupte ich jetzt mal. Ja. Ja, find ich auch. Vor allem, es ist für dadurch, dass man da relativ gut driften kann in dem Spiel, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Also, man muss sich natürlich ein bisschen rein arbeiten. Also man kann es nicht direkt, ne? Aber wenn man das einmal raus hat, wann muss ich den Wagen ja, nach links bewegen, wann schlitter ich in die Kurve oder wann fahre ich einfach nur durch, dann macht erstens Bock und zweitens bringt das auch den Einsteiger nicht dann direkt, weiß ich nicht, so einmal in die Bande und bist direkt tot, ne? Also das ist halt so, bei F1 Race ist halt schwierig, wenn man da die Kurven nicht genau kennt, dann ist man ganz schnell hinten dran. Also ja, also es ist auch, ich sehe das genauso, also das Spiel bleibt halt nicht unfair, das ist halt, man hat halt immer wieder Chancen, ins Spiel zu finden und zum Ziel zu kommen oder die anderen zu überholen, schon allein auch durch die vielen Upgrades oder durch die Beschleunigungsstreifen und ähnliches. Und die anderen können natürlich auch noch irgendwie gegen das Hütchen fahren oder in der Öllache. Ja. Also es passiert auch immer ganz schnell. Ja. Von daher ist es wirklich dann auch, was das angeht, ist es, Schwierigkeitsgrad ist jetzt, wird natürlich, je höher man kommt, ein bisschen höher dann auch, aber es bleibt nie unfair, dass man also kaum eine Chance hat, es zu Ende zu bringen. Nee. Ja, also das Einzige, was ich jetzt auch gemerkt habe, das hat man ja bei vielen Sportspielen ja auch, ne, gerade bei Tennisspielen, es fehlt eine Hintergrundmusik. Das gibt es hier nicht. Ja. Also es gibt halt Soundeffekte, klar, beim Driften zum Beispiel auch oder beim Crash oder irgendwie abfeuern. Aber jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu, es gibt ja noch ein weiteres cooles Rennspiel, Motocross Maniacs, ne, sagt euch allen was, denke ich mal. Ja, ja. Finde ich auch super. Da gibt es zum Beispiel eine sehr coole Hintergrundmusik von Konami. Ja. Und sowas hätte man da ruhig auch einbauen können, damit das so ein bisschen abwechslungsreicher ist. Wobei, da gibt es, glaube ich, sogar zwei Melodien, ne? Also zwei, die sich immer abwechseln, glaube ich. Ja, genau, sogar. Das stimmt. Ja. Also das ist wirklich da im Gegensatz zu sehr cool gemacht mit der Musik. Mhm. Ja. Ansonsten muss man sich halt einfach irgendwas im CD-Player anmachen. Ja. Wobei das wenigstens nicht so ein ganz schlimmes Geräusch ist, was so die ganze Zeit durch... also es gibt auch so Motorengeräusche, die man sich einfach gar nicht anhören kann. Und ich finde, bei Super Arcade Pro M geht das. Weil man eben zwischendurch driftet, man schießt, man hört dieses Quietschen. Das stimmt. Wenn man die Items einsammelt, kommt auch ein kurzes Geräusch. Also dann, das ist alles doch dann ein bisschen abwechslungsreich. Aber stimmt, das ist so ein Kritikpunkt, den man anmerken muss. Da ist nicht viel los mit Musik. Wobei zwischendurch, wenn man eine Strecke beendet hat, dann bekommt man ja so eine Art Zwischensequenz, wo man einen Drucker sieht. Und da wird dann werden die Ergebnisse der die Zeiten, die man gerade gefahren ist, ausgedruckt. Dann kriegt man noch, je nachdem wie schnell oder langsam war, kriegt man noch Bonuszeiten. Eine Durchschnittszeit für beide Runden bekommt man angezeigt. Und das da wird tatsächlich so eine nette Musik abgespielt. Die finde ich jetzt gar nicht so verkehrt an der Stelle. Ist weder, ja, also kann man jetzt ganz schlecht beschreiben, die muss man einfach hören, aber es ist halt so ein nettes Gimmick, sage ich mal. Ja, das ist ganz nett, also auch wenn man dann zum Beispiel auch Erster wurde, glaube ich, passiert das immer, dann bekommt man ja auch das Upgrade und dann ertönt ja auch nochmal eine Musik. Also wenn zum Beispiel Reifen dran montiert werden oder irgendwas anderes. Ja, nicht nur, wenn man Erster wird. Also auch wenn man das Bonus, die Items einfach einsammelt. Was, ne? Genau. Einfach wenn, genau, das kommt dann danach, nach diesem Ausdruck sozusagen, da kommt dann noch ein zweiter Bildschirm, wo man, da sieht man, stimmt, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, denn man sieht dann so ein Auto, sein Auto, das ist immer das gleiche Gestell sozusagen, von oben und dann sieht man in einer kurzen Animation, wie da die Batterie eingesetzt wird, wie der Motor eingesetzt wird und wie die Reifen auf die Felgen kommen. Das finde ich ganz, ganz nett. Also da hätte man ja auch einfach nur, sag ich mal, das Ganze ohne Animation machen können und dann einfach sagen, ja, hier, du hast jetzt Motor so und so. Ne? Aber wenn man... Das finde ich ganz schön. Wenn man nichts eingesammelt hat, verändert sich der Bildschirm nicht, aber der wird trotzdem gezeigt. Ja. Ja, da läuft die Musik trotzdem ab auch. Ja. Und so ansonsten auf der Strecke, was ich noch ganz nett finde, es gibt ja noch ein Hindernis, was jetzt hier nicht in der Anleitung steht, beziehungsweise was die Strecke eben mit sich bringt. Da es gibt in den höheren Levels oder Strecken, Abschnitten, da teilt sich die Strecke teilweise in links oder rechts, und wenn man oder beziehungsweise man kann nur weiter links oder weiter rechts fahren, ansonsten knallt man eben gegen eine Begrenzung, und das macht das Spiel auch noch ein bisschen schwieriger. Und was ich noch super finde am Streckenrand, gibt es in einigen Levels Reifenstapel, die sind so am Streckenrand, also manchmal steht auch über die ganze Straße Super RC Pro M geschrieben. Das ist auch ganz nett. Ja, also es gibt einfach auch ein bisschen was zu sehen, ne? Also nicht viel, aber hier und da sieht man eben, weiß man eben schon, ah, okay, jetzt bin ich hier wirklich auf einer anderen Strecke. Einmal fährt man sogar, das ist in Level, ich sag mal Level, das ist auf Strecke 18 zum Beispiel, da fährt man über eine Brücke. Und da sieht man sogar die Brücke von der Seite mit so ein bisschen Unterführung und so. Einmal fährt man über, ich glaube, so eine kleine Holzbrücke. Das ist eigentlich ganz nett. Also das bringt auch so ein bisschen Abwechslung dann rein. Finde ich zumindest. Ja, das stimmt. Also bis Level 18 bin ich noch nicht gekommen, aber ja, dann werde ich es halt sehen. Nicht. Jetzt habt ihr es gespoilert. Nein. Ja. Ja, und was cool ist, wenn man so Level 20 oder 23 dann die ganz fetten Reifen bekommt, die sehen auch noch ziemlich cool aus. Da kriegt man dann so, weiß ich nicht, ich nenne es mal Monster Truck Reifen oder so. Also die sehen einfach in diesem kleinen Vorschaubild ganz nett aus. Also das ist, es sind viele Kleinigkeiten. Und das Allerbeste an dem Spiel ist die Animation, wenn man einen Wagen abschießt, finde ich. Da sieht man, wie alle vier Räder vom Wagen wegfliegen und der ganze Wagen zerstört wird. Also das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Dafür, dass es nur so eine kleine Grafik ist, ist die Animation aber umso cooler. Also, jedes Mal, wenn ich da einen abfeuere, denke ich mir so, oh ja, das ist echt coole Animation da gerade. Also das finde ich noch ganz nett. Man sieht auch, dass die Reifen dann so kurz so über die Strecke hüpfen. Also ja, muss man einfach mal drauf achten. Ich quatsch mir hier die Seele aus dem Leib, aber das muss noch gesagt werden. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es macht auch ziemlich Bock, wenn man weiß, Gameplay stimmt, Steuerung und auch noch so nette Animationen mit dabei sind. Und auch halt diese Waffen mit im Spiel sind. Ich glaube, das gab es so auch selten mal in einem Racing-Game. Zumindest auf dem Gameboy. Also mir fällt jetzt auch nichts anderes ein. Finde ich wirklich, also es ist wirklich wie, ja, angelehnt an Super Mario Kart, ne? Ist ja eine gute Alternative. Wobei zu der Zeit gab es ja noch gar kein Super Mario Kart, oder? Das 91? Weiß ich gar nicht. Ah. Stimmt, gab's glaube ich gar nicht. Hast du recht. Nee, das wäre hier im Grunde, ja, Vorgänger kann man auch nicht sagen, aber ja, das mit dem Abschießen und so, das gab's bestimmt auch schon mal in anderen Spielen vorher, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Auch mit den Beschleunigungsstreifen zum Beispiel, ne, die man hier zwischendurch hat. Ja. Das ist einfach nett, weil es gibt, stimmt, es gibt ein paar Strecken, da gibt es diese Beschleunigungsstreifen, ich nenne es mal so, in einer Sequenz nacheinander. Das heißt, wenn man weiß, okay, nach der Kurve kommen die wieder, dann kann man so von einer Kurve in die andere mit dieser Speedgeschwindigkeit reingehen, ohne dass man da an Geschwindigkeit verliert. Das ist genauso wie in einem Level kommen zig Öllachen nacheinander, und wenn man da falsch fährt, dann ist man die ganze Zeit am Rumschlittern und kommt nicht weiter, oder man fährt genau so, dass man da nicht reinfährt, dann kann man, glaube ich, mit Speedstreifen durch die Öllachen hindurchfahren. Also das ist schon abwechslungsreich gemacht. Ja. Das stimmt. Also ich habe auch immer diese Beschleunigungsstreifen mitgenommen, bin aber auch immer wieder in die Öllachen reingefallen. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Aber das haben die Gegner genauso gemacht. Von daher... Ja. Was dann auch okay. Ja, stimmt, wo du gerade Gegner sagst, das ist auch das, Einzige, was eigentlich hilfreich ist für den Einspielermodus, die Gegenspieler können einen nicht abschießen. Die Gegenspieler können nicht schießen. Man selbst kann die Gegner abschießen, aber die Gegner können einen nicht abschießen. Was natürlich auch ziemlich unfair wäre, weil die dann ja einen wahrscheinlich jedes Mal kurz vor der Ziellinie kaschen würden. Also das geht hier in dem Spiel tatsächlich nicht. Das bleibt dem Multiplayer-Modus überlassen. Ja. Genau. Und im Multiplayer-Modus muss man auch noch, kann man noch ergänzen, dass man nicht nur eine Strecke fährt, sondern man fährt auch im Grunde die Strecken nacheinander und halt der Vierter wird, kann halt dreimal sozusagen Continue drücken, bis er dann Game Over geht, aber grundsätzlich ist es eben so, dass das so lange gefahren wird, bis eben nur noch einer übrig bleibt, ne? Also bis dann, glaube ich zumindest, oder? Müsste ich jetzt, ach, Mist, das habe ich gar nicht getestet. Wenn man mit drei Leuten spielt, der erste fliegt raus, ist dann der dritte wird oder kommt dann ein Computerfahrer hinzu? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das müsste ich nochmal klären. Das werde ich nach dem Podcast nochmal testen und gegebenenfalls hier ans Ende nochmal reinschneiden. Also nach den Outtakes einfach mal gucken, ob es dazu noch eine Info gibt hier. Im DMG89-Dog. So. Ja. Letzter netter Fakt noch zu dem Spiel. Das Spiel kam nicht in Japan raus. Oh. Ja gut, nee. Ich meine, das ist ja jetzt von Rare entwickelt. Das ist ja hier aus Großbritannien sind die, glaube ich, ne? Englischer Spieleentwickler. Mhm. Also es gab ja auch so einige Games, die da, glaube ich, nicht rausgekommen sind. Also ich weiß jetzt hier von Infogrames oder gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie Schlümpfe oder irgendwas, Asterix, Obelix, keine Ahnung, ob die da in Japan rausgekommen sind. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also das aber gut, bei dem Titel, da hätte man gedacht. Ja, das stimmt. Zumal die ja auch Donkey Kong entwickelt haben, ne? Später. Das ist ja dann auch alles überall durch die Welt gegangen. Ja. Oder Battletoads zum Beispiel. Ne? Also das Rare an sich hat ja sehr viele Titel rausgebracht. Sehr viele Maskottchen oder Banjo-Kazooie. Ja. GoldenEye haben sie früher gemacht auch. Später gemacht und Star Fox natürlich auch, ne? Starwing darf man dann auch nicht vergessen. Ja. Ja. Also hast schon recht, das müssen sich halt die Japaner importieren von uns. Ja. Das ist auch, das mag jetzt auch nur Zufall sein, deswegen ist auch auf dem Cover bei diesen Flaggen am Wegesrand, am Fahrbahnrand, ist halt Großbritannien, die USA und Kanada und also Großbritannien würde ich dann sozusagen für Europa nehmen. Aber in sozusagen in diesen drei Ländern kam das dann tatsächlich auch raus, das Spiel. Also es gibt auch eine kanadische Version tatsächlich von Super RC Pro M CA1, insofern Zufall oder nicht, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kam es nicht in Japan raus. Was eben für so ein frühes Spiel doch schon ich hätte fast drauf gewettet, aber ehrlich gesagt, ich habe auch noch nie ein Bild davon gesehen. Insofern, nee, kam nicht raus. Wir wissen nicht, warum. Also, falls jemand hier mehr Infos hat. Nee, ich meine, es gab halt ein paar Spiele, die nicht rauskamen. Ne? Also, ich weiß zum Beispiel, F1 Race zum Beispiel kam überall raus, klar. Mhm. Weil, klar, das war ja auch das erste Spiel mit dem Vierspieler-Adapter. Klar, das kam überall raus. Da habe ich auch die japanische Version von F1 Race. Da müssen wir eigentlich mal schauen, ob Micro Machines auch mal in Japan rausgekommen ist. Das ist ja auch von dem Entwicklerstudio hier aus England. Von Codemasters. Ja. Das kann ich mal eben schnell nachgucken. Ja, dann schau das mal nach. Währenddessen kann ich ja gerade schon mal noch so ein bisschen. Ja, aber spoilern ist es ja nicht, weil da kommt keine große Endszene. Also wenn man das Spiel tatsächlich durchgespielt... Nee, kam nicht raus. Wo kam es denn raus? Also ich habe hier jetzt nur Europa. Ah, okay. Ja, wie gesagt, das Spiel endet nach entweder nach 24 Strecken, die man gespielt hat, Oder wenn man eben ein drittes Mal die Buchstabenreihenfolge, die dann Nintendo ergibt, eingesammelt hat, ja, dann wird man eben der große Champion Master. Und ja, das Endbild ist halt, da sieht man ja einfach einen Mann, der dann einen Pokal in der Hand hält und ja, es ist, oder einen Pokal gereicht bekommt, aber ist jetzt, und dann steht halt, du bist der Champion, so ungefähr. Aber mehr ist es dann auch nicht. Also, ich glaube, das hatte früher wahrscheinlich aber auch uns gereicht. Ja, natürlich. Natürlich. Da war man, natürlich, da war man happy. Da hat man sich gefreut wie ein Schneekönig, ne? Also, das Nette ist ja halt, wenn man hier den Wagen auflevelt, dann bekommt man auch kurz, ich nenne es mal, sonst, ja, es ist einfach ein kurzer Screen, wo eben steht, du bist jetzt von wie nennt es sich, Nintendo RC Team, ne? Oder Nintendo RC Pro Team, bist du jetzt sozusagen aufgelevelt worden und kriegst den so und so Wagen, ne? Also den Dem Speeder oder sonst was. Also es kommt zwischendurch, kriegt man halt auch noch so ein paar Kleinigkeiten, so dass man ein bisschen zumindest das Gefühl hat, man ist in einer Rennserie dabei. Auch wenn das hier nicht so wirklich aufkommt, weil es eben keiner der Zuschauer oder sowas gibt. Aber es ist halt, es sind ja nur ferngesteuerte Autos. Ne? Ist ja kein richtiger, kein Formel-1-Rennen oder sowas. Insofern passt das eigentlich schon alles so zusammen. Ja. Dann sind wir auch schon so gut wie durch, ne? Eigentlich schon. Ja. Das ging ja sogar recht flott mal. Stunde 30 haben wir jetzt, ja. Ja. Kann man machen. Kann man machen, ja. Stunde 30, wo Rippi, wo. Ja. Also ich finde, man muss jetzt auch nicht unbedingt viel mehr noch zu sagen. Es ist ja wirklich ein simples Spiel, kann man sagen. Oder simples auch Genre, ne? Ich meine, das ist halt. Man fährt halt Rennen mit dem Zusatz, dass man halt auch seine Gegenspieler abschießen kann. Was ja wirklich super ist und so auch selten in also der Spielekatalog, ja. Genau. Und ich meine, ne, macht ja jetzt auch nicht viel zu sagen, wie jetzt, ich meine, es gibt ja andere Spiele, ne? So ein Mystic Quest oder Zelda. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ein anderes Kaliber, da gibt es ja noch natürlich nochmal viel mehr zu sagen, aber wie gesagt, ich finde es auch, es ist ein nettes, cooles Spiel. Ich habe es damals auch, oder beziehungsweise mein Bruder hat sich das damals auch gekauft. Wir haben ja sowieso immer untereinander dann quasi gespielt und ich fand es damals auch toll. Kann man heute auch noch wieder spielen. Es ist wieder hat einen Wiederspielwert auf jeden Fall und kann man jetzt auch nur empfehlen. Wenn man das jetzt lose mal irgendwo findet für 2-3 Euro, einfach mal mitnehmen, einfach mal austesten. Ja. Und ich finde es nicht schlecht, vor allem gerade auch im Multiplayer-Modus macht es auch sehr viel Fun. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall so als mein persönliches Fazit abschließend sagen, einfach mal testen, einfach mal kaufen. Wenn man auf Rennspiele steht, sowieso, dann kommt man da, glaube ich, nicht drum rum. Neben F1 Race und vielleicht auch Micro Machines oder Motocross Maniacs. Ja. Gibt nicht viel zu bemängeln, eigentlich. Kann man nicht so sagen. Nee. Es ist eben dadurch, dass man eben abschießen kann, upgraden kann, und ich finde eigentlich auch recht viele Strecken gibt, da ist eigentlich schon viel, viel mehr los als bei vielen anderen Autorennen, also da kann man nichts sagen. Klar, es gibt jetzt nicht irgendwie so, man fährt jetzt in dem Land oder in dem Land, ne, wie zum Beispiel bei Formel 1, bei F1 Race, aber braucht man hier auch nicht, weil es eben nur ferngesteuerte Autos sind, ne, das reicht einfach, wenn man da verschiedene Strecken hat. Und das Schöne ist eben, man sieht eben die Strecke immer in diesem kleinen in dieser kleinen Karte komplett. Also das finde ich einfach super gemacht. Dann macht das auch auf dem Bildschirm direkt ein bisschen was her. Also definitiv kaufen, wenn man es sieht. Oder wenn man es noch nicht haben sollte, was ich nicht glaube. Ich befürchte, unsere Zuhörer oder die meisten Zuhörer werden das Spiel schon haben. Und wenn nicht, dann kauft es euch auf jeden Fall. Vampir, dein Fazit? Ja, ist eigentlich ein Must-Have, oder? Ja. Weil Sportspiele sind ja nicht so berauschend, aber das ist ja sehr gut ausbalanciert und man kann das sehr gut spielen. Ja, wunderbar. Sehr schönes Fazit zum Abschluss. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, wenn der Podcast rauskommt, haben wir ja schon Weihnachten, befürchte ich. Wie verbringt ihr denn dieses Jahr Weihnachten? Habt ihr da schon irgendwas geplant zu Hause oder feiert ihr überhaupt Weihnachten? Wie sieht's bei dir aus, Daniel? Ja, also bei mir ist es klassisch, wie jedes Jahr, immer zusammen mit der Familie. Und dann, je nachdem, fahren wir meistens dann auch nochmal weiter zu anderen, zu Verwandten und feiern da zusammen. Ja, dann wird natürlich getrunken, gegessen, gequatscht, Geschenke abgestaubt. Ich habe damals zum Beispiel auch, kann ich mich immer gut erinnern, ich habe mir früher immer Videospiele gewünscht, zu Weihnachten und zum Geburtstag. Oder halt das notwendige Geld, um sich selber welche zu beschaffen. Und kann mich noch erinnern, auch damals auch immer zu Weihnachten coole Spiele geschenkt bekommen, wie zum Beispiel Donkey Kong auf dem Game Boy, was ich auch heute immer noch sehr gut finde. Zum Beispiel auch auf dem Super Game Boy sehr gut bespielbar, mit den extra Screens. Ja, ein bisschen Gameboy spielen auch über die Weihnachtsfeiertage. Ja, ich hoffe doch. Also ich nehme es mir mal vor. Gameboy spiele ich tatsächlich dann immer öfter mal, wenn ich auf Reisen bin. Ja. Ansonsten klar, Urlaubstagen öfter dann mal. Ja, oder manchmal auch vorm Schlafen gehen, wenn ich nicht gut einschlafen kann. Kommt drauf an, was man dann so spielt. Ja, klar. Und da... ja, tatsächlich habe ich jetzt auch in den letzten Wochen öfter mal Double Dragon 2 mal gespielt, auch zu Ende geschafft. Bis zum letzten Boss. Das war jetzt zum Beispiel jetzt auch so ein Spiel, was ich damals nicht auf dem Schirm hatte und damals auch nicht so sehr gemocht habe, ja, weil ich wahrscheinlich mit der Steuerung nicht so gut klarkam, weil man dann doch schon sehr nah an die Gegner ran muss und dann zur richtigen Zeit die Knöpfe drücken muss. Aber das ist bei mir dann öfter mal. Dann habe ich dann halt so eine persönliche Phase, wo ich dann mal so ein Gameboy-Spiel rauskrame, guck, das hast du ja mal gespielt oder auch nicht und möchtest halt mal wieder. Und das ist auch zur Weihnachtszeit genauso, dann kram ich da was raus und spiele das dann halt mal eine Zeit lang. Ja, da hat man auch mal irgendwie 10 Minuten Zeit für sowas, so sage ich immer. So unter der Woche hat man ja relativ wenig. Ja, und man denkt auch irgendwie nicht dran, ne? Also ich denke da auch nicht so dran. Ne? Dann manchmal setze ich mich dann auch vor den PC und hab da keine Gedanken. Ich weiß nicht, wie das bei euch oder bei Vrampy, wie das bei dir ist, aber ich ganz normal weg. Ja, also denkst du auch nicht immer drüber nach, ne? Ja, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie den Gameboy hier irgendwo parat in der Küche oder am Schreibtisch oder irgendwie auf der Toilette oder so, wie das vielleicht einige haben. aber ich habe ihn am Nachttisch und wenn ich da irgendwie jetzt auch nicht einschlafen kann oder noch irgendwie Bock habe, eine Runde, was weiß ich jetzt, Palamedes zu zocken oder irgendwas anderes, dann mache ich das mal. Ja. Dafür eignet sich zum Beispiel auch AC Pro M ganz gut, wenn man mal Lust hat. Ja. Ja. Stimmt. Stimmt. Wie sieht's bei dir aus, Frampi? Was machst du an Weihnachten? Auch bisschen Gameboy spielen? Ich nehm's mir vor. Ja. Ob ich es schaffe, glaube ich wohl nicht. Ja, bei mir sieht es da ähnlich, glaube ich, aus. Ist bestimmt genau wie letztes Jahr, dass wieder meine Schwester kommt und dann ist halt wieder Stress. Mit hier essen, da essen, da Kaffee trinken, hier Kaffee trinken. Ja, und dann sind auch meistens schon wieder die Feiertage vorbei und dann hat man wieder den Gameboy nicht in die Hand genommen. Das ist dann immer ein bisschen schade. Ja, aber gerade deswegen finde ich das ja gut, wenn wir, wie jetzt hier zum Beispiel, in so einer netten Runde über bestimmte Themen quatschen, dann ploppt dann mal sowas auf, ne? Irgendwie ein Spiel, was einem in den Sinn kommt und dann bekommt man wieder Lust, spielt es an. Oder wie jetzt vorher auch, ne? Thema war jetzt hier Super RC Pro M. Habe ich wirklich ewig nicht mehr gezockt. Wahrscheinlich wirklich auch seitdem das letzte Mal, als ich es damals mal in die Finger bekommen habe als Kind. Und jetzt habe ich es wieder gespielt und ich fand es wieder super und werde das wahrscheinlich jetzt versuchen, auch mal durchzuspielen. Ja, so geht es ja auch vielen, die unseren Podcast hören, zumindest was wir dann so hören. Also die einen haben eben ein Spiel, was sie natürlich schon kannten und einfach lang nicht gespielt haben und wieder Bock haben. Oder sie hören von dem Spiel zum ersten Mal oder kennen es vom Namen her nur, aber haben es noch nie gespielt und denken und freuen sich dann immer, wenn sie dann nochmal was Neues entdecken können auf so einer doch recht alten Konsole. Ne? So ging es mir aber übrigens auch als Zuhörer vom Podcast. Ja, also man kriegt dann manchmal auch wieder Lust, das zu spielen, weil es wird ja auch in der lustigen Runde auch immer schön vorgetragen. Ne? Das ist ja auch das Gute. Spiele werden ja vorgestellt, getestet und dann ja. Gab's denn ein Spiel, wo du das explizit gemacht hast? Also wo du das im Podcast gehört hast und dann nochmal reingeguckt hast oder nochmal gespielt hast? Das war, glaube ich, zuletzt Kevin allein zu Hause. Also es war auch zum Beispiel so ein Spiel, das hatte ich selber nie, das hatte aber ein Kumpel von mir und damals war es auch irgendwie, ja klar, man kannte die Filme, man fand den Film halt toll, man ein paar Mal gespielt und das war es dann auch, also so ein bisschen gezockt, ja, dann kam ich irgendwie nicht weiter, fand es dann doch nicht so interessant. Und dann entdeckt man sowas dann halt gut. Wieder, ne? Nach wie jetzt hier nach dem Podcast und dann gefällt es einem dann doch, ja. Oder man testet es einfach und vielleicht findet man das dann doch wieder nicht gut, okay, aber dann hat man zumindest mal wieder gespielt und hat vielleicht doch noch irgendwie seine Freude dran gehabt, ja. Ja klar, nee, also es gibt auch manche, die dann zum Beispiel, weiß ich nicht, wir sagen, okay, schaut euch mal die Animation an oder habt ihr das irgendwie im Hintergrund gesehen, ne? Und bei Balloon Kid gibt es zum Beispiel ein paar schöne... Oh ja, super Titel. Ein paar schöne Sachen, die wir jetzt im letzten Podcast oder vorletzten, wenn man es genau nimmt, besprochen hat. Nee, im letzten. Und da in Folge 1, so. Wir hatten den ja zweigeteilt. Da haben wir auch ein paar nette Sachen gesehen, die man vielleicht, wenn man es nur so spielt oder lange nicht gespielt hat, gar nicht mehr weiß. Und da gibt es halt auch einige, die sich dann das Spiel wirklich ganz in Ruhe anschauen und auf eben so Kleinigkeiten dann mal achten. Ne? Oder bei Boxel zum Beispiel, was passiert, wenn man gar keine Taste drückt, ne? Dann legt er sich schlafen und also kleine Geschichten. Ne? Also das kann man dann, wenn man denn die Zeit findet, um die Weihnachtstage rum mal machen. So. Ja, dann sind wir schon so gut wie durch. Das ging ja heute eigentlich recht flott, muss ich sagen. Auch wenn wir mit 1,5 Stunden Verspätung angefangen haben. Ja, finde ich auch. Ja, das ging doch recht flott hier. Nicht zu vergessen, wie in jedem unserer Podcasts, unser Link-Tipp. Diesmal habe ich etwas, Spezielles rausgesucht und da muss man jetzt auch genau hinhören, denn nicht, dass man denkt, die Seite kenne ich doch, nein. Und zwar ist das gameboylands.com, also mit S am Ende. Da findet ihr kleine Comics, zwar auf Englisch, aber die meisten, selbst wenn man Englisch nicht so gut kann, die meisten wird man verstehen. Das sind immer so kleine Comicstrips, die rund um den Gameboy handeln, ab und zu mal auch um den Color, aber die meisten sind auf den Gameboy Classic bezogen und die sind super witzig, also muss man sich unbedingt mal angucken. Also gameboylands.com. Da, die Seite gibt's, ich weiß nicht, wie lange es die Seite gibt, aber es gepostet wurden die Comics erst seit Januar diesen Jahres, also ist das noch nicht so alt. Und da sind echt witzige Sachen dabei, also ich habe mich teilweise weggeschmissen vor Lachen, weil das einfach so lustig ist, es wird halt teilweise auf das Spiel eingegangen, teilweise auf die Charaktere, die in einem Spiel vorkommen, oder eben um so, ich nenne es mal Mythen um das Spiel herum. Einfach auf die Seite gehen und da gibt es, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt so 20 Stück oder so oder mehr. Und die sind einfach nur lustig. Also einfach mal draufgehen und sich durchwuseln. Also da hat man echt eine Menge Spaß. Also mein Gott, jetzt sehe ich den nächsten und muss auch schon wieder lachen. Also die sind echt gut. Also GameboyLance.com. So, ja, dann sind wir am Ende dieses Specials. Ja, wie gesagt, noch einmal schöne Grüße an Alexander, der heute, der diesmal nicht dabei sein kann. Ja, wir hoffen dann, oder er wird dann auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei sein, im nächsten Podcast. So, dann ja, vielen Dank erstmal, dass du Zeit hattest, Daniel. Ja klar, gerne, immer wieder. Also ich fand es auch sehr toll. Hat Spaß gemacht, ja, mit euch. Das, und gerne wieder, ne? Ja, weil ja, das freut es doch. War's denn schlimmer, anstrengender oder länger, als du vorgestellt hattest, oder doch eher entspannter? Nee, also ich fand das von der Zeit her war das sehr angenehm. Ja, ist aber auch heute eine Ausnahme, dass es so kurz ist. Also, da hast du ja echt Glück gehabt. Puh. Und ich befürchte auch, wenn wir wie eigentlich geplant zu viert gewesen wären, dass das dann nochmal, glaube ich, eine Stunde mindestens draufgegangen wäre. Ja. Ja, aber nee, ich fand das auch wirklich sehr angenehm, auch von der Zeit her hat das gepasst. Und wie gesagt, zudem, wir hatten jetzt wirklich auch einen Titel. Klar, hatten jetzt natürlich einiges zu erzählen. Jeder hat da so sein Fazit auch dazu abgegeben. Aber ich glaube, das lag auch ein bisschen am Titel, dass wir da jetzt nicht so einen halben Tag dafür gebraucht haben. Nee, muss ja auch nicht jedes Mal sein. Wir hatten ja auch, auch wirklich nur diesen einen Titel geplant. Also das ist jetzt keine Ausnahme oder kein Zufall, sondern wir hatten tatsächlich nur AC Pro M geplant und Alexander wollte noch von zwei Veranstaltungen berichten, auf die er war. Verschieben wir dann einfach ins nächste Jahr. Die meisten können es auf seinem Blog nachlesen. Das werden die meisten eh schon getan haben. Insofern haben wir da jetzt auch nicht so viel verpasst. Oder die meisten zumindest nicht. Und für die anderen werden wir es definitiv im nächsten Podcast nachholen. Dafür haben wir heute ein bisschen was über Daniel alias Danko erfahren und ja, dann beenden wir diesen Podcast, wünschen allen Zuhörern ein frohes Fest, schöne Feiertage und ja, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr dann munter und vielleicht ein bisschen erneuert wieder. Ja, so viel kann ich, glaube ich, verraten. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Darf ich mal kurz sagen, es ist hier ungefähr 60 Grad heiß in diesem Raum, wo ich hier sitze. Ich gehe hier ein. Aber